Ist das eigentlich ein Boulderfelsen auf deinem T-Shirt, Jürgen? Naja, Dominik, da zeugt jetzt die Unkenntnis, ein Boulderfelsen hat keine bunten Griffe, aber du hast die Sportart zumindest richtig erkannt. Ich muss gestehen, ich dachte, es ist für eine Süßspeise, irgendein Eis oder sowas. Es ist eine künstliche Boulderwand. Ah. Es ist von einem Podcast. Das Intro gut gewesen. Ja, ich habe auch gedacht, aber so richtig, bin weg bouldern. Ist es deine? Nein. Ach, Mensch, Jürgen, du machst doch sonst jeden Podcast. Hab ich den noch nie empfohlen? Doch, ich glaube schon. Juliane Fritz, tolle Podcast. Erinnere ich mich nicht, aber ich möchte mich auch nochmal in aller Öffentlichkeit bei dir bedanken für den Steven Seagal Podcast vom Dollop. Der war wirklich. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass du eine Empfehlung von mir gegeben hast. Das ist schlichtweg falsch. Ich gebe zu, dass ich nur einem Bruchteil der Empfehlungen in den letzten Jahren gefolgt bin, aber der war wirklich, der hat mir das Wochenende sehr, sehr versüßt. Auch wenn es die Art von Versüßung ist, die eigentlich in Verzweiflung, ob der Menschheit enden müsste. Ja, man freut sich und möchte gleichzeitig brechen. Ja, Trump und er könnten Brüder sein. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier steht mal wieder verteilt durch Franken miteinander. Ja, jetzt und es reagiert keiner, wenn ich einfach auf die Kamera zeige. Meine Güte, das funktioniert vor Ort irgendwie besser. Jürgen, sag doch mal, wie du heißt. Jürgen, sag mal, wie du heißt. Dominik, sag mal, wie heißt du? Ich heiße Dominik. Und Philipp, ich heiße Philipp, ja! Ich kenne die Antwort auch, soll ich sagen, wie Dominik heißt? Und jetzt alle einmal überkreuzt. Ich komme mir gerade vor wie im Kindergarten bei meiner Zweijährigen damals so. Wo das tatsächlich so, wer bin ich und wer sind andere, noch wirklich eine Herausforderung war. Echt? Warst du da aktiv involviert? Nein, nur wenn sie irgendwie so Kindergartenfest hatten oder sowas, habe ich so ein bisschen Einblick über die Gruppendynamik bekommen. So. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich war einmal bei der Eingewöhnung dabei und dann haben alle Kinder dort mit mir gespielt, außer meins. Ja, der Prophet zählt nichts im eigenen Land. Also das ist ja eins der Sprichwörter, die echt am meisten stimmt. So, sei es, ob du in deiner Firma Dinge sagst und kaum kommt ein Consultant und auf einmal ist genau das Gleiche, mega gut, 5 Jahre später. So, oder hier, Dominik, möchtest du von etwas erzählen? Nein, alles gut. So. Ich war schon auf der Consultant-Ebene, so, das ist auch nicht alles perfekt. Habe ich was verpasst? Ja, Consultant ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Bei den meisten Consultants so, von daher ist das richtig gut. Was getroffen. Nicht übertrieben ist, ich habe mich extrem gefreut. Erstens, ich habe es ja die Tage schon in der Hand. Ich habe ein Messer in der Hand, ja. Weil ich gleich etwas auspacken werde. Ich habe ja in der letzten Folge aufgerufen, dass ich gerne das Rhabarber-Radler von Lübzer gerne hätte. Und nicht weniger als 2 von euch sind dem Aufruf gefolgt und haben mir selbiges zukommen lassen. Einmal die fantastische Nora mit ihrem Mann, dem Johannes. Vielen herzlichen Dank dafür. Grüße. Der Fabian von der 8-Terrasse hat mir auch ein Paket zukommen lassen, welches jüngst heute passend zur Aufnahme gekommen ist. Grüße. Und das werde ich auch mit euch teilen. Also ihr werdet jetzt live mitbekommen, wie ich es aufmache und dann schauen wir, wie viele drin sind so und dann können wir uns das quasi. Dann wird es abgezählt. Ist es wirklich so einfach mit den, Getränke wünschen? So. Ich habe da irgendwie meine Schwierigkeiten. Ich habe mir nämlich neulich eine Flasche vom Elchbräu-Whisky aus Bamberg bestellt und habe sogar bezahlt und ich habe sie einfach nicht erhalten. Und die DBD, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, behauptet, ich hätte sie erhalten. Schau, ich erwähne noch, dass ich Geburtstag habe demnächst und es sagt einfach gar keiner was. Und dem Dominik, ne, dem schicken die Leute einfach kistenweise die Getränke zu. So schaut's aus. Man muss halt konkreter werden, Philipp, so was Abstraktes wie das ich habe Wünsche, da kommt keiner weiter. Wenn ich sage, ich will konkretes Lübzer, dann, also Nora und Johannes, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich an der Stelle verrate, dass das, was ich von euch bekommen habe, ist schon bereits abgelaufen. Stand halt noch so rum, so. Aber ich mach's nicht schlechter, es ist als ein Hochgenuss. Ich frage mich jetzt aber, ich habe ja ursprünglich mal extra nur meine Adresse auf die Homepage geschrieben. Mhm. Ich frage mich jetzt doch, wie das passieren kann. Also wie das so aus dem Ruder laufen kann. Ja. Hast du? Ich habe, wenn jemand von euch da draußen sticken kann, hätte ich tatsächlich den nächsten Wunsch. Ich habe nämlich gesehen, es gibt jetzt T-Shirts mit als Emblem so kleine Spezi-Flaschen. So, es ist doch manchmal, dass du kleine so Köpfe hast oder so als Logo. Und es gibt's mit Spezi-Flaschen, was ich mega geil finde. Aber der Hersteller, der das macht, die Spezi-Flasche ist viel zu groß und zu weit oben auf der Schulter. Also wenn einer von euch coole Aufnäher-Spezi-Flaschen hat, dann bitte in meine Richtung. Es reicht mir auch eine Empfehlung. Ihr müsst mir es weder schenken noch basteln. Aber so ein T-Shirt mit so einer Original-Spezi-Flasche als Logo, da würde ich mit rumlaufen. Ich sag's. Weißt du, was du dazu brauchst? Stickstoff. Wieso nehmen wir denn eigentlich remote auf? Wir waren uns doch einig, dass es viel geiler ist, wenn wir uns vor Ort treffen, oder? Also ich weiß nicht, ich habe mich extra getestet. Ich bin negativ übrigens, seit wir zuletzt gesprochen haben, habe ich es doch getan. Aber ein bisschen nackt man es doch an der Stimme, ne? Ja, ich habe jetzt natürlich auch ein tolles neues Mikrofon, durch das man das wahrscheinlich besonders gut hört. Ich bin nicht hundertprozentig fit und der Schmidt der Angsthase mag mit niemandem Kranken in dem Raum sein. Ich sag's, wie es ist. Ich stehe zu allem. Ich wollte nicht nur mit meinem Humor anstecken, sondern auch mit anderen Dingen. Aber naja, wir machen das jetzt mal ausnahmsweise, weil sonst hätte es jetzt echt lang gedauert, bis wir wieder hätten aufnehmen können mit dem ganzen Urlaubskram und so. Von daher, seht's uns nach. Wir streamen dafür live, haben es auf der Terrasse geteilt, beziehungsweise der Philipp das geteilt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob jemand zuhören wird. Einmal mehr. Oder ob das zu spontan ist. Ja, ich meine, das war jetzt auch wirklich ein, machen wir das einfach mal aus Geschmarri? Ja, das machen wir. Vielleicht, keine Ahnung, machen wir das ja in Zukunft ein bisschen öfter. Oh, es hören uns 6 Leute zu. Seit einmal hier. Mehr ist die 8-Terrasse der Place to go. Ja, ich wollte sagen, 6 Leute ohne vorher Ankündigung und irgendwas ist echt, also kann man jetzt nichts sagen, ne? Geil. Wir könnten die jetzt, diese 6 jetzt Personen raten. Nehmen wir jetzt direkt auch in die Pflicht. Die sollen nämlich am 19.07. nach Nürnberg kommen, um uns live zu hören. Was ist denn da, Philipp? Oh, Jim Bohne hat übrigens gerade auch gewunken schon, von daher. Genau, wie beim letzten Male angekündigt, haben wir einen Live-Termin. Das heißt, man kann uns mit anfassen und vor Ort anschauen und echt mit begutachten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich anfassen lassen möchte, aber dann Dominik nicht anfassen, denn das Anfassen. Ja, anfassen geht schon. Naja. Ja, kommt drauf an, was die Leute zahlen. Und wie viel Rhabarber-Dinge sie für Dominik bringen. Aber das ist eine Rhabarberstolle. Also Rhabarber-Radler. Ja. Im Afterwork Nürnberg sind wir am besagten Tag um 19.30 Uhr. Es gibt inzwischen auch eine Webseite dazu, beziehungsweise ein Event, wo man sich anmelden kann. Und wo findet man den Link, Jürgen? Ey, das ist so penetrant auf unserer Homepage, das kann man quasi nicht übersehen. Ja. Das springt dir direkt ins Gesicht, du musst nur dann auf den richtigen Knopf drücken. Von daher tut uns leid für alle, die jetzt genervt sind, aber da kriegt dann jeder mal mit. Ich habe mir gedacht, für so wichtige Themen baue ich mal so einen super nervigen Pop-Up-Mechanismus und was soll ich sagen, es ist mir geglückt. Ja. Das ist mit so die unverschämteste Frage, die es dieser Tage gibt, so wenn irgendeine Furz-Regionalzeitung, nur weil du einmal auf eine Meldung von ihr bist, die dich recht fragt, ob sie dir Push-Nachrichten schicken darf. Aber also, das ist doch irgendwie, nein, das ist doch die neue Homepage-Design heute. Du gehst auf eine Homepage, klickst erstmal dein Okay oder dein selektives Okay für die ganzen Cookies. Dann klickst du, dass du keine Abos willst, dann machst du den Player auf der Seite aus, dann klickst du irgendwo, dass der Artikel aufgeht und dann kannst du irgendwo was lesen. Ich habe das Paket jetzt hier parallel geöffnet. Fabian, vielen herzlichen Dank. Du hast uns nicht weniger als 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flaschen geschenkt. Kriegt ihr ja auch was ab. Also und so was fein. Ist das hier? Das ist jetzt immer noch die Radler. Das ist quasi Rhabarber-Radler. Und Rob, du liegst falsch. Rhabarber ist geil. Rhabarber finde ich auch super. Ich habe zuletzt sehr viel davon verarbeitet. Aber in Sachen Radler bin ich raus. Von daher dürft ihr das gerne untereinander brüderlich teilen. Also ich war neulich bei meiner Cousine, die uns schon mal eingeladen hat, diese Einladung, der nur ich nachgekommen bin. Die wurde jetzt neulich 30. Alles Gute nochmal. Und da gab es richtig, richtig geilen Rhabarberkuchen. Also ich habe tatsächlich ein Fable für Rhabarberkuchen. Ja. Ja, damit kann man mich locken. Rhabarber ist. Jonas von der Achterrasse sagt, wir sollten etwas schneller sprechen. Ja. Weil glaub, er uns nicht auf 1,7-fache Geschwindigkeit stellen kann, wenn er uns live hört. Ich glaube, er hört uns sonst nicht live. Meine Güte, Jonas, wie kann man das nur machen? Wir müssen die ganze Zeit unglaublich schnell reden. Dominik, was machen wir jetzt als nächstes? Der Jonas hat dich ja ersteigert, Philipp, gell? Ah, das muss ich auch noch erzählen. Derjenige, der den Jürgen ersteigert hat, da war ein Clou dabei. Hallo. Es stellte sich heraus, dass es der Vater eines lieben ehemaligen Arbeitskollegen von mir war. Und weißt du, ich kann mich erinnern, dass ich, als wir gefeixt haben, was wir denn machen würden, wenn wir ersteigert werden und was nicht, irgendwas gesagt habe von wegen, naja, ich habe schon so vielen Leuten beim Umzug geholfen, ich glaube, ich will nicht mehr beim Umzug helfen. Und was stellt sich raus? Ah ja, Jürgen, kannst du hier mal mitkommen und meinem Sohn beim Umzug helfen? Naja. Aber es war super. Aber schön war. Das hat echt Spaß gemacht. Das war total fantastisch. Das ist eine ganz nette Familie. Der Papa ist auch super nett. Also der mich ersteigert hat, mit dem war ich dann noch Pizza essen am Dutzendeich. Aber ich wollte gerade sagen, das war ja bei mir gleich ums Eck. Neben Rock im Park. Genau. Also es war ein fantastischer, ich glaube, es waren so 4 Stunden oder so. Ja. Und hat wirklich Spaß gemacht. War wirklich cool. Das ist doch schön. Wenn ihr uns cool findet, dann haben wir jetzt einen permanenten Shirt-Shop. Nachdem ein ganzes Jahr schon vorbei ist und wir jetzt 4 exklusive und limitierte Motive hatten, die speziell das Tach-Shirt bei euch extrem gut angekommen sind, werden wir jetzt einen permanenten Shop einrichten, haben da das erste Motiv. Einmal Triumvirat ohne Vokale. Also Triumv. Ich persönlich finde es sehr heiß so. Und wir werden da weitere Motive quasi mit der Zeit hineinpflegen. Aber aller Anfang ist jetzt auf jeden Fall mal das Triumvirat-Motiv. Wir hoffen, es gefällt euch. Die ersten haben schon zugeschlagen. Da sieht man aber auch mal, dass wir Dinge normalerweise nicht bis zum Ende durchdenken. Ne? Weil sonst hätten wir das mit diesen exklusiven Motiven überhaupt nicht gemacht. Also das können wir die nicht in den Job stellen. Ja, das ist ja ein typischer Fall von: Wir nehmen dann einfach irgendwann die gleichen Motive und werden die einfach so minimal verändern, dass es halt schon wieder durchgeht. So. Nee, ich wollte gerade sagen, nicht das Motiv ändern, sondern einfach nur die Auflösung total runterdrehen, dass der Druck nachher total pixelig ist. Ja, Katzo ist jetzt Kunst. Ja. Muss so. Ich glaube, wir sind durch, was das Organisatorische angeht. Ich glaube, wir hatten noch einen Audiokommentar, den jemand angesprochen hat. Oh ja, stimmt. Dann Jürgen freut sich ja immer mega, wenn ein Audiokommentar kommt. Wenn er da auch mal Bock hat, geht einfach auf das-a.ch, da könnt ihr Kommentare hinterlassen, auch in Audioform. Sollte ich auch den Aufnahmeknopf für den Audiokommentar so penetrant machen wie den anderen Knopf. Als erstes, nicht irgendwie willst du Push-Notification, sondern willst du nicht auch einen Audiokommentar da lassen? Nee, standardmäßig einfach direkt aufnehmen. Ob man will oder nicht. Gut, dann hören wir doch mal rein. Wir haben nämlich 2 gekriegt. Und die erste ist: Jungs, ich muss euch enttäuschen, das bin nur ich. Ich komme hier gerade aus Top Gun, das geilste Kinoereignis des Jahres. Ich als Kind der 80er bin selten so auf Endorphin gewesen wie jetzt gerade. Und dann muss ich an euch denken, weil ich komme hier aus dem Kino raus und höre Kenny Loggins Welcome to the Danger Zone. Ich bin jetzt nur Danger Zone. Profitiert übrigens für Audiokommentare. Stellt euch vor. Das heißt eigentlich nur Danger Zone. Und was ich sagen will, holla die Waldfee. Ihr müsst diesen Song kennen, ihr müsst Top Gun gucken und ihr müsst dann ins Kino und den neuen Top Gun schauen. Ende der Werbeveranstaltung, ich wollte einfach diesen fantastischen Moment der Euphorie, die ich so selten habe in meinem Leben noch, mit euch und den Hörerinnen und Hörern teilen. Und ich hab euch alle lieb und wir sehen uns gleich. Ciao, ciao. Total verrückt. Ja, vor allem weiß ich nicht, wer es war, weil er hat seine Spaß gehabt. Wir werden es niemals herausfinden, wer das gewesen sein könnte. Aber ich frage mich gerade, ob das irgendwie gerade super meta und witzig ist, dass wir uns selber eigene Audiokommentare aufsprechen. Also dieses Selbstreferenzielle, das wird auch irgendwann ein bisschen komisch. So, ne? Ich glaube, so das sind wir noch nicht. Nee. Ja, ich meine, it's not for us to decide, sondern das können allein die Hörerinnen und Hörer mit ihren Downloads regeln. Es wäre so geil, wenn es so offensichtlich wäre, dass jetzt ab jetzt geht's bergab. So, nur weil wir uns selber referenzieren. Nee, das haben wir, glaube ich, schon. Das könnte ich echt das appreciaten. Das haben wir schon ab Folge 2 gemacht, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Aber also ich kann demjenigen, der den Audiokommentar hinterlassen hat, wirklich nur zustimmen. Das ist ein geiler Film. Ja, der hat eine echt schöne Podcast-Stimme. Also wer auch immer das war. Gott, Ich fand den allgemein auch sehr sympathisch, den Kerl. Naja, das weiß ich jetzt nicht. Muss vielleicht mal wieder zum Friseur. Ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht. Kannst du mal mit dem ausgehen oder so? Ja, ins Kino kann man ja mit Leuten, die man nicht mag, auch gehen, weil da ist man ja meistens ruhig. Ja, okay. Ja. Also bevor ich jetzt anfange zu weinen, Jürgen, heute ist er wegen anders als sonst, oder? Ja, soll ich mal kurz hinter die, also wenn wir jetzt schon mal live streamen, was ja auch total neu ist, kann ich ja auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ich habe neulich ein Thema weitergereicht bekommen über Twitter. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, weil es war, glaube ich, nicht per DM. Aber da hat mir jemand vorgeschlagen, doch eine Folge über den großen Gamma zu machen. Der große Gamma, erzähle ich gleich, aber ich habe mir das Thema dann angeguckt. Ich habe mir tatsächlich ein Buch gekauft auf Amazon und habe mich super gefreut, dass es ein Buch überhaupt gibt über jemanden aus Indien, ja, aus, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 1800 irgendwann. Geboren, also das klingt eh schon richtig gut. Es gibt sehr viele Bücher über sehr viele Inder, glaube ich. Ja, aber jetzt so dieses Autobiografie-Ding, das ist, glaube ich, schon was in unserer westlichen Kultur irgendwie. Also das, okay. Also deutsche Übersetzung das, zumindest. Das meine ich zumindest. Ja, wahrscheinlich bin ich da einfach, aber auch, genau, suche ich halt nach deutsch-englischen Medien und bin da einfach nicht richtig. Aber ist egal, da wollte ich jetzt gar nicht hin, sondern ich habe mir mit großer Freude dieses Buch gekauft und das war wie so ein Kinderbuch, ja, also es war so riesige Schrift mit ganz komischen Illustrationen, so, also ich konnte das schon beim Lesen gar nicht richtig ernst nehmen, das war schon mal so das erste Problem und es hatte auch nur irgendwie, ich weiß nicht, 100 Seiten, von denen irgendwie 50 mit Text waren, das habe ich mal kurz an einem Abend schnell durchgelesen und dann habe ich festgestellt, der große Gamma ist zwar ein richtig cooler Typ, ich werde euch gleich noch kurz erzählen, wieso, aber das Leben von ihm ist einfach, ja, ich will nicht sagen kurz langweilig stimmt nicht, es ist geradlinig. Es war mir zu geradlinig. Also der große Gama, das ist ein indischer Wrestler, der ist gar nicht so groß, wie es der Name vermuten lässt, der ist nur 1,73, aber hat 110 Kilo und seit der klein ist, also der ist in der Wrestlerfamilie auch geboren worden. Ich meine Wrestling, naja, es ist Ringen. Moment, es gibt Wrestlerfamilie. Also Wrestling. Okay, ich hab jetzt eher gedacht so an so ein, also so Show-Wrestling und dann habe ich auch gedacht so ein Mama ist Wrestler, Papa ist Wrestler und die reden immer so. Nee, aber ich habe tatsächlich überlegt, ob ich darüber eine Folge mache, welche unterschiedlich oder wie Wrestling in unterschiedlichen Kulturkreisen auch unterschiedlich aufgefasst wird, weil das amerikanische Wrestling ist nicht das gleiche wie das mexikanische Wrestling, ist nicht das gleiche wie das römisch-griechische Wrestling, das bei Olympia irgendwie ist und früher gab es keine Punkte und also das ist total kompliziert. Aber dieser große Gama hat in einer Zeit gewrestelt, wo es auch noch kein Punktesystem gab und wo du so einen Kampf auch mal über 5 Stunden ausdehnen konntest. So, es ging halt darum, einen zu Boden zu kriegen und zur Aufgabe zu zwingen, so ungefähr, ne? Aber ja, der Typ war von Kindesbeinen an im Ring gestanden, hat eine super krasse Diät und super krasses Training sich selbst auferlegt, hat jeden Tag tausende Wiederholungen von irgendwelchen Übungen gemacht und hat als 10-Jähriger schon bei einem Wettkampf mitgemacht, wo es darum ging, möglichst viele Squats zu machen. Squats ist ein bisschen so wie eine Kniebeuge, also so tief runter und dann wieder hoch und das wird sehr schnell anstrengend und er hat stundenlang das gemacht, während die 400 anderen Teilnehmer, alles Erwachsene, alles Profi-Wrestler, so nach und nach aufgegeben haben und er hat tatsächlich als 10-Jähriger diesen Wettkampf gewonnen und ab da gab es kein Halten mehr und er hat eine Karriere als Wrestler dann hingelegt. Er hat über 5000 Kämpfe gemacht in seinem Leben auf der ganzen Welt. Alle Champion-Titel, alle Champion of the World, keine Ahnung, wie die genau hießen. Er war zeitweise auf jeden Fall der beste Wrestler der Welt, kann man glaube ich sagen, der beste Ringer der Welt. Und er hat diese 5000 Kämpfe alle gewonnen. Es gab, glaube ich, einen Unentschieden und ansonsten hat er alle Kämpfe gewonnen. Also er wurde niemals bezwungen. Und das meine ich mit, das ist sehr geradlinig, ne, die Story. Also ich kann dann 5000 Mal sagen, oh, dann hat er gegen den gekämpft. Das war ganz super, aber ja. Er hat gewonnen. So, und am Ende, es gibt noch ein Highlight am Ende der Geschichte. Er migriert dann, als Indien geteilt wird, migriert er nach Pakistan und da gibt's politische Umwälzungen, Umwerfungen und Ausschreitungen. Und als dann so ein wütender Mob in sein Heimatdorf oder in sein neues Heimatdorf irgendwie kommt, stellt er sich mit seinen Wrestlerfreunden dem wütenden Mob entgegen. Und die Leute, also er ist so bekannt und er ist so eine Ikone, dass die Leute ihn erkennen und vor Furcht das Weite suchen. Also er rettet quasi sein Dorf vor den... Der männlichste Traum der Welt. Totaler Hammer. Und er sorgt dann auch noch dafür, dass dieses ganze Dorf, also er organisiert dann eine Fluchtroute für dieses ganze Dorf aus seiner eigenen Tasche, sorgt dafür, dass die alle in Sicherheit kommen. Also es ist ein richtig, richtig witziger, sympathischer Typ. Ja, ich habe keinen Filme gefunden. Also, es ist eine schöne Geschichte, aber die ist halt in 2 Minuten erzählt, so, ne? Das, also, weil du gerade sagst, so, wie viele Filme gibt es, so, wie heißt die Filmproduktion in Indien? Was meinst du? Meinst du Bollywood-Film oder was meinst du? Meinst du Bollywood? Genau, so. Ist euch bewusst, dass Bollywood nur ein Bruchteil der indischen Filmproduktion ist? Ja, und dass die in da viel mehr Geld mit. Und dass es neben Film Bollywood noch irgendwie Tollywood gibt, dann noch irgendwie Trollywood und irgendwie 20 andere solche Woods. Und das Ding ist nämlich, dass es kam. Tiger Woods. Es kam mir. Seid spannend. Into the Woods, Into the Woods ist übrigens genau. ein ganz toller Song von Hozier. Der war mal beim Dark Souls 3 Trailer, war dieser Song, der sehr, sehr schwer, sehr melancholisch ist. Und da gab es einen, ich glaube, der Final Trailer von Dark Souls 3, der hatte diesen Song von Hozier und den finde ich göttlich. Der ist bei so vielen Playlists unterdessen drauf, also dicke Empfehlung von meiner Seite. Komma, aber wie komme ich da jetzt drauf? Es gibt einen Film jetzt, der heißt RRR RRR. So, ich weiß nicht, habt ihr von dem schon mal gehört? Da geht das Internet hohl. Geht zum Piraten. Das ist so der größte männliche Star. Geht das Internet hohl? Was bedeutet das? Die zwei größten, das ist gerade so ein bisschen Hype in meiner Blase. Also so ein bisschen wie LeChonk. Das ist quasi, also ein absurd actionreicher Actionfilm aus und Drama galore, völlig unironisch, aus eben nicht Bollywood, sondern ich habe leider vergessen, welches. Du würdest sagen, das ist die indische Antwort auf Macho Man. Das ist die indische Antwort auf Macho Man, Matrix, John Wick und Gladiator. Ist das dieses Ding, das schon vor Jahren mal so in Ausschnitten irgendwie durchs Netz ging, wo so diese übertriebenen Action-Szenen, nein? Nee. Das haben die also, ja nie das fast ist jedem, ein bisschen aber. So das Ding, genau. Die Inder, also die aus unserer Sicht kriegen wir immer nur mit, wie halt entweder Musicals halt irgendwie aus Indien rüberschwappen oder halt du kriegst halt irgendwie diese absurd schwachsinnigen Spezialeffekte mit, so das, was du jetzt auch gerade anstößt, Jürgen. Aber dieser RRR-Film, den gibt's, wenn du auf Englisch umswitcht bei Netflix, also du musst die Sprache auf Englisch umswitchen, wenn du auf Deutsch hast, dann erscheint der nicht. Und dann, quasi, wenn du auf Englisch umgeswitcht hast, kommt der. Und er ist, also, es ist richtig, richtig krass. Der ist ultra gut gemacht, der Film. Unfassbar, also echt auch saugute Effekte. Und wo halt irgendwie viele Marvel-Filme und so halt ein bisschen sich selber verarschen. Das ist halt das Einzige, so, der verarscht sich nicht. Also, die beiden Hauptdarsteller sind halt die männlichsten Motherfucker, die man sich vorstellen kann. Und halt, es ist halt alles nicht auf 11 gedreht, sondern auf 14. Aber kann ich empfehlen, schaut es euch mal an und es ist auf jeden Fall Horizont erweitert. Dabei. Ich habe mein Profil jetzt schon auf Englisch. Auf Indisch muss ich es nicht stellen, oder? Nein, du musst es auf Englisch einfach nur stellen. Und dann kriegst du auch mit einem deutschen Account, ja, Jonas schreibt, perfekter Filmtitel für einen Franken. RRR. Da ist es ja. Okay, kommt mal hier. Ich bin ja immer gewillt, aus Prinzip deinen Empfehlungen nicht zu folgen, weil ich ein bisschen eingeschnappt bin, weil du immer meinst. Aber du hast mich heute besänftigt, von daher nehme ich das jetzt mal direkt auf meine Liste. Zack. Chirp, chirp. So viel zum kleinen Indien-Diskurs. So. Also, der Typ könnte quasi einer der Hauptdarsteller in diesem Film sein. Ich hatte noch einen Satz. Einfach bedingungslos. Ich hatte noch einen Satz, warum dieser große Gama denn überhaupt jetzt plötzlich durchs Internet gegeistert ist. Den hat nämlich Google aufgegriffen und zum 22. Mai gab es ein Google-Doodle zum großen Gama. Mm. Und daher kam dann auch, glaube ich, die Empfehlung. Also vielen Dank für die Empfehlung. Ist tatsächlich ein dritter Schlag. Es ist eine schöne Geschichte, aber ich habe mich dann heute doch etwas in Panik, weil ich dachte, oh scheiße, ich kann damit keine Episode füllen und ich brauche jetzt irgendwas anderes. Und dann haben wir zwischendurch die Aufnahme abgesagt und jetzt doch beschlossen aufzunehmen. Und jetzt habe ich etwas mit heißer Nadel ein anderes Thema gestrickt, das uns, glaube ich, auch viel Spaß machen wird. Habt ihr noch was oder sollen wir loslegen? Ich dachte, wir hätten schon. Das Thema ist, also angefangen hat es mit kuriose Kriegserklärung. Aber es ist so ein bisschen einfach, es ist so bemerkenswert. Also ich war ein bisschen so an aktuellen Themen, hing ich ein bisschen fest und habe mir gedacht, hey, so was wie Putin jetzt hier in der Ukraine abzieht, das ist doch irgendwie, das ist doch witzig, ist doch irgendwie bescheuert und es muss doch noch viel bescheuertere Gründe geben, in den Krieg zu ziehen. Und so ein, zwei hat man ja schon mal gehört, aber dass ich jetzt dann am Ende da über 20 zusammengetragen habe, da war ich dann doch überrascht. Geil, das ist die Art von Aufnahme, die mir taugt, so Best-of-Liste. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Moment, die feiere ich immer ultra. Ey, wenn ich eine Best-of-Liste vorsetze, dann kommen die mir wieder mit, nach was ist denn das sortiert und ist das irgendwie als Bestes und Schlechtestes, und dann habe ich gedacht, leckt mich am Arsch, ich mache das heute anders, ich mache ein Quartett. Ah. So, deswegen habe ich euch jetzt virtuell, eigentlich hatte ich es schon hier ausgedruckt und gebastelt, habe ich euch virtuell jetzt einige Karten zukommen lassen. Also jeder von euch müsste 22 Karten auf seiner Festplatte finden. Aber wir haben auch Unterschiede. Nee, ihr habt jetzt die gleichen. So viel Zeit hatte ich leider jetzt heute nicht mehr. Wir machen das jetzt so. Also wir spielen jetzt miteinander Quartett. Also ihr gegeneinander. Meine ich mit ihr, wir miteinander, meine ich eigentlich ihr gegeneinander. Es wird jeder von euch quasi eine Karte ziehen. Dann dürft ihr den Titel vorlesen und ihr dürft euch dann still quasi anschauen, was draufsteht, und euch eine Vergleichskategorie suchen. Also der dran ist. Dürft es aber noch nicht vorlesen, ja? Und dann erzähle ich so ein bisschen was zu der Karte und zu der Geschichte und dann auch zur zweiten Karte, und dann quasi können wir auflösen, wer gewinnt, ja? Okay. Die Kategorien, damit man das auch weiß, die Kategorien sind Kriegsausbruch, also eine Jahreszahl. Da würde ich sagen, dass je später der Krieg ist, desto, also der gewinnt, der spätere Krieg gewinnt, würde ich sagen, weil früher gab es viel mehr Kriege. Sage ich jetzt einfach mal so. Dann gibt es die Kategorie Aggressor, also derjenige, der den Krieg irgendwie angezettelt hat. Ja, da würde ich sagen, da gewinnt. Wer am deutschesten ist? Da gewinnt das kleinere Land. Ja, und wir können im Diskussionsfall, einfach nicht zu verkomplizieren, wir nehmen heutige Population, das kleinere Land gewinnt. Bei Angegriffener, das ist die nächste Kategorie, würde ich sagen, das größere Land gewinnt, einfach weil das viel lustiger ist, wenn der Kleine den Großen angreift. Dann gibt es noch die Kategorie Dauer. Da würde ich sagen, der kürzeste Krieg gewinnt, weil Krieg ist scheiße. Also finde ich es gut, wenn der nicht so lange dauert. Und genauso machen wir es bei Opfer. Das ist dann so die Opferzahl. Würde ich sagen, weniger gibt. Ja. Alles andere wäre auf dem makaber. Das ist in sich auch schon so makaber genug. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Könnt ihr euch das merken? Aber ich kann es mir nicht merken, aber du erinnerst mich gerne daran, und wir sind ja nicht so knallhart. Ich muss gerade mit Freude daran denken, was das letzte Quartett war, das ich gespielt habe. Wisst ihr es auswendig? Weil ich weiß es auswendig, was es jetzt war, was ich gespielt habe. Ja, wir haben im Museum in Sinsheim, im Technikmuseum, ein Quartett mit, es waren historische Autos. Es waren ein bisschen so aufgemotzte, also hochmodernisierte Autos aus der Geschichte quasi. Ich glaube, bei mir könnte es ein Dönerquartett gewesen sein. Was ist es bei dir, Dominik? Es war ein Wurstquartett. Beides sehr schön. Beides. Ja. Es war großartig. Aber gut, dann spielen wir heute das große Quartett der wirren Kriegserklärung. Nennen wir es doch mal so. Und jetzt machen wir das einfach so. Philipp, du hast ein Würfelgerät parat. Ja, also ich habe... Jetzt würfelst du einfach mal für jeden eine... Für jeden eine Zahl, und das ist dann quasi, die Bilder haben Zahlen. Genau. Nach Zahlen durchnummeriert. Genau, also ich würfel jetzt hier vielleicht ein paar, also es kann sein, ich ein paar Mal würfel, damit ich halt eine Zahl zwischen 1 und, was hatten wir, 21, 22 erwische. Von daher, es kann ein bisschen dauern, aber so soll es sein. Während du würfelst, Jonas hat gerade eingeworfen, Themen, die zu kurz sind für eine Langfolge, es ist ein super Bonusformat, haben wir ja tatsächlich auch schon gemacht. Ja. Ich bin gerade schon quasi dabei, in ihm einem exemplarischen Ding. Die 17 ist die erste Zahl. Also dann kriegt die da Dominik. Ja, du darfst dir das Bild Nummer 17 anschauen. Ja. Yeah. Und die 4. So, ich markiere mir das hier mal, dass die dann aus dem Rennen sind. Der Philipp darf sich die 4 anschauen. Okay, dann schaut euch mal die Karten an. Ich würde sagen, Dominik, du fängst mal an. Du darfst mal den Titel vorlesen, und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. The Stool War. Moment, ich habe hier eine andere. Oh. 17 hast du doch gesagt, oder? Ach, dann habe ich die anders nummeriert. Ja. Ach, okay, alles klar. Macht nichts. The Stool War. Passt. Schreibe ich mir hier nur auf, dass das die 17 ist. Okay. Dann Philipp, magst du deinen Titel auch schon mal vorlesen? Ja. Dann markiere ich mir das auch gleich. Der Petersilienkrieg. Oh, das ist ein sehr schöner Titel auf jeden Fall. Das ist die Nummer 4. Okay, also, The Stool War. Einen Moment. Und zwar, sagt euch das Königreich Ashanti etwas? Nein, ich habe mich gerade schon gewundert. Ein Punkt müssen wir vielleicht vorher noch machen. Dominik, du musst dich vorher noch auf die Kategorie festlegen, weil nachdem ich dann die beiden Geschichten erzählt habe, ist es wahrscheinlich relativ klar, wer gewinnt. Also du müsstest dich vorher auf die Kategorie festlegen, aber noch nicht den Wert sagen. Okay, aber ich glaube, wenn ich jetzt das festlege, habe ich schon gewonnen. Wenn du das jetzt festlegst, hast du schon gewonnen. Schlimm, oder ist das egal? So funktioniert. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass das okay. Aggressor, okay, stimmt, okay. Wobei, na, wir haben auch noch, glaube ich, wir haben glaub ich sogar noch kleinere. Mal gucken. Das Königreich Ashanti, das liegt im heutigen Ghana und das wurde im Jahr 1896 von den Briten, naja, sagen wir mal zwangsbeschützt. Ja, das wollte sich nicht dem was das Commonwealth halt genau, gemacht hat. Das wollte sich nicht so richtig dem Empire anschließen und die Briten waren halt trotzdem da. Ne? Und man muss wissen, in der Kultur dieser Ashantis gibt es einen heiligen Stuhl. Ja, also ein Sitzmöbel. Das Ding ist aus Gold. Das okay. ist so das absolute Symbol der Macht in diesem Kulturkreis. Ja, man sagt, man erzählt sich, okay. das Möbel wäre aus dem Himmel gefallen, direkt vor die Füße des ersten Königs von Ashanti. Ja, ja und ich meine, es ist eine lange Zeit her. Damals waren die Menschen kleiner. Das Ding ist nur 45 Zentimeter hoch. Aber das ist wurscht, weil das Ding ist so heilig und wichtig für die Kultur dieser Menschen, dass da sowieso sich nie jemand draufsetzen würde. Ja? Okay. Ganz wichtig. Naja, ich habe es jetzt ein bisschen da hingeleitet. Ne? Im Jahr 1900 beschließt der britische Gouverneur Sir Frederick Hodgson, dass er doch jetzt einfach mal auf diesem Stuhl Platz nimmt. Und ihr könnt euch... Das klingt nach... Dingen, die die Briten getan genau. haben, ja. Ich hab ein richtig schönes Buch über Dinge, die die Briten getan haben. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr dick. Bitte sag mir, dass das Buch einfach heißt, Dinge, die die Briten getan haben. Nee, es ist ein bisschen anders formuliert, aber es ist irgendwie 52 times Britons blended. Oder also haben sich wie Arschlöcher benommen quasi. 52 Mal, wo sich die Briten wie Arschlöcher benommen haben. So würde ich den Titel mal frei übersetzen. Großartig. Das ist ein sehr schönes Buch. Vielleicht ist es da auch drin. Siehst du, habe ich gar nicht auf die Idee, bin ich gar nicht gekommen, da mal reinzuschauen. Aber naja, gut. Dieser Gouverneur setzt sich jetzt auf diesen Stuhl und natürlich gibt's einen Aufschrei im Volke der Ashantis, ja. Und ein Aufschrei ist untertrieben, es ist ein Aufschrei mit Waffengewalt. In den nachfolgenden Auseinandersetzungen sterben 2000 von diesen Ashantis, 2000 Locals und nochmal 1000 britische Soldaten. Und das Ganze zieht sich über 6 Monate hinweg. Also es entsteht wirklich ein blutiger Krieg. Uff. Und in den Wirren dieses Krieges verschwindet dieser Stuhl und taucht erst Jahre später ist wieder auf gen Himmel aufgefahren. Er taucht Jahre später wieder auf. Ich glaube, sie haben ihn einfach in Sicherheit gebracht. Aber wer? Wie beim Schutz Manitou auch vergraben. Ich glaube, es ist nicht so ganz geklärt, wer den verschwinden hat lassen und wer den wieder auftauchen hat lassen, aber der ist wieder da. Ich weiß nur nicht, ob das Königreich Ashanti überhaupt noch in der Form besteht. Also wie gesagt, es gehört heute zu Ghana, aber der Stuhl kann da heute noch besichtigt werden. Jetzt habe ich gerade gedacht, jetzt kommt hier so ein mega langer Kommentar auf unserer Achterrasse und ich habe schon gedacht, ich habe irgendeinen Scheiß erzählt und jemand korrigiert mich jetzt so on the fly, total ausführlich. Das was machen wir hier nicht. Nein, es ging um was anderes. Puh, bin ich beruhigt. Okay, also, du hast dich für die Größe des Landes entschieden. Jetzt müssen wir mal gucken, was hat denn Philipp auf seiner Karte stehen? Also, ich habe den... Ich glaube vor allen Dingen, dass wir im Ach mit Spoiler weitermachen sollten. Ich schreibe das mal. Das ist ein gutes Argument. Und interessiert jetzt die Leute, die es irgendwo nachher alle anhören, außer den paar, die uns jetzt live hören, nicht so sehr. Aber ich, Jürgen, habe den Petersilienkrieg. Der Petersilienkrieg, genau, ist auch sehr schön. Es gibt eine Insel, die heißt die Petersilieninsel. Die ist vor der Küste Marokkos und die ist wirklich sehr, sehr klein. Die ist einen halben Kilometer nur lang und in der Kolonialzeit gehörte die zu Spanien, aber weil die eigentlich eher so vor Marokko lag, fanden die das schon immer ziemlich blöd. Ja, dass Spanien diese Insel beansprucht. Und dann kam es am 12. Juli 2002 also der absolute Gewinner in der Kategorie, ohne zu spoilern, aber in der Kategorie Jahreszahl. Am 12. Juli 2002 besetzen marokkanische Truppen diese Mini-Insel, auf der eigentlich nur ein Hirte und ein paar Ziegen leben. Und sie besetzen die mit einem Vorwand, ja, also sie wollen jetzt nicht einfach so offene Auseinandersetzungen ja, mit Spanien riskieren, sondern sie quasi nehmen die Insel ein zu dem Zweck, den internationalen Drogenschmuggel besser kontrollieren zu können. Ist ja ganz klar, ne? Wenn man auf so eine Insel lockt, dann kriegt man viel besser mit, wenn jemand Drogen ins Land schmuggelt. Spanien, ja, was soll ich sagen? Sie reagieren. Sie schicken zwei Lenkwaffenfregatten, also ziemlich schweres Kriegsgerät. Und am 18. Juli stürmen spanische Elitesoldaten auf die Petersilieninsel und vertreiben die 12 Soldaten der Marokkaner, die diese Insel vorher in Besitz genommen haben. Das Ganze dauert insgesamt eine Woche und es wird niemand verletzt. Ich bin ja neulich gerügt worden, als ich gesagt habe, dass der Ukraine-Konflikt so, weil es sei ein Krieg. Mhm. Ab wann ist es ein Konflikt und ab wann ist es ein Krieg? Eine Frage, das scheint mir ein Konflikt zu sein. Das ist eine gute Frage. Ich habe heute sicherlich einige Grenzfälle dabei, aber es ist tatsächlich ein Fall für, du musst hingucken, wer die Geschichte schreibt. Mhm. Ja, das ist der Erzähler, das ist die Gewinnerpartei, die Geschichte vorgibt. Und es hat sich irgendwann bei manchen Dingen einfach als Begriff eingebürgert. Also der Petersilienkrieg, glaube ich, hat unter genau diesem Titel eine Wikipedia-Seite. Auch wenn es natürlich jetzt keine richtige, ich weiß nicht, wobei, ich glaube, die Kriterien für Krieg sind irgendwie, dass du geopolitische Veränderungen anstrebst. Und würde ich sagen, da qualifiziert sich das schon. Also wenn du eine andere Nation Land wegnehmen willst, kommt, glaube ich, schon einem Krieg, einer Kriegserklärung gleich. Ich glaube, es ist aber auch wieder so eine Frage wie ist es ein Pakt oder ein Bündnis? Das eine ist negativ. Die wichtigere Frage für mich ist, dadurch, dass ich quasi Aggressor ausgesucht habe und hier das Königreich Ashanti in den Ring geworfen habe, und der Aggressor in Philipps Karte, dass Spanien in der Gänze war. Nee, Marokko war Marokko, oder? Aber das Marokko, Entschuldigung. Tat, glaube ich, nichts. Ich würde sagen, der Punkt geht an Dominik. Die Punkte müsst ihr im Auge behalten. Das ist mir jetzt sonst zu viel Dinge, die ich hier neben mir tun muss. Aber ich würde sagen, dafür darf der Philipp die nächste Kategorie aussuchen. Aber er muss erst noch zwei Karten auswürfeln. Ich hole mir was zum Schreiben. Ich notiere. Gut, und ich würfele aus. Wobei, ich habe ja hier die ausgedruckten Karten. Ich könnte die auch einfach hier auf einen Stapel legen, aber dann müsste ich erst die richtigen suchen. Das ist mir zu viel Arbeit. Einmal die 3. Die 3? Mhm. Ist die für mich oder für dich? Dann würde ich sagen, der Philipp darf die Kategorie aussuchen, aber du kriegst die erste Karte, dann wird es nicht so verwirrend. Also die 3 ist für mich. Die 3 ist für dich, ja? Du darfst mir dann gleich den Titel vorlesen. Und die 10. Der Eimerkrieg. Der Eimerkrieg. Ein Klassiker. Und Philipp, was ist die 10? Ich habe den War of Jenkins Ear. Auch eine eher bekannte Geschichte. Dann würde ich sagen, Philipp, such du dir doch mal eine Kategorie aus. Was gewinnt bei dem Zeitpunkt? Wir haben gesagt, es gewinnt, das Neuere. Wer später ist. Also genau, jüngere Vergangenheit. Also dann nehme ich den Kriegsausbruch. Den Kriegsausbruch. Der ist bei mir 1738. Also, dann die Geschichte dazu. Der britische Matrose Robert Jenkins kommt im Jahr 1738 nach Hause und er legt dem Parlament ein abgetrenntes, aber schon ziemlich verwestes Ohr vor. Es ist sein Ohr. Könnten Sie mir ein Ohr leihen? Nee, ich glaube, er möchte es eigentlich, behalten. Der hat es jetzt viele, viele Kilometer transportiert, um das im Parlament vorzulegen und er erzählt, dass ihm die spanischen Küstenwachen dieses Ohr abgetrennt haben, weil sie behauptet hätten, er wäre ein Schmuggler. Und das Parlament sagt, oh, das ist ja unerhört. Und tatsächlich, ich meine, so eine Kriegserklärung hat immer auch eine Vorgeschichte und es braucht immer nur noch so einen Tropfen am Ende. Ja? Und dieser Tropfen war dieses Ohr. Und die Briten erklären tatsächlich dem Königreich Spanien daraufhin den Krieg. Also, wie gesagt, es geht schon Dekaden. Geht's. Also eigentlich ist es ein Streit um Man wartet eigentlich drauf, dass endlich... Ja, es ist eigentlich ein Streit in der neuen Welt. Es geht um Spanish Florida und British Georgia. Also das ist eigentlich was die schon seit mehreren Dekaden irgendwie da irgendwelche Landreibereien zwar nicht offen ausfechten, aber sich zumindest um die Länder streiten und welchen Nationen die zugerechnet werden. Aber dieses Ohr ist jetzt doch quasi der Höhepunkt und daraufhin bricht jetzt ein Krieg los, der tatsächlich auch Kämpfe nach sich zieht. Also im Jahr 1739 gehen wirklich Kämpfe los in diesen zwei Kolonien und über 2 Jahre hinweg kämpfen die da und es kann keiner so richtig die Oberhand gewinnen. Und das ist jetzt ein bisschen unbefriedigendes Ende für so einen Krieg, der verschmilzt dann tatsächlich mit einem größeren Krieg um die österreichische Thronfolge und zieht sich somit bis ins Jahr 1748. Ihr guckt mich sehr ratlos an und ich höre eine Sirene im Hintergrund. Ist das bei mir? Das war ich. Brennt es hier irgendwo? Okay, das war ich. Oh nee, bei mir ist... Oder? War das hier? Ich habe vorhin den Grill angezogen. Das war bei mir. Ich habe einen Knacksen tatsächlich in der Leitung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Nee. Okay, alles klar. Dann wird es schon nicht so schlimm sein. Also, wie gesagt, es geht in einen anderen Krieg. Der Eimer geht in einen anderen Krieg über. Noch ganz kurz die Zusammenfassung, weil das ist ein bisschen schwer, dann auch auseinander zu dividieren, wie lange das jetzt ging und was da so die Fallzahlen war. Aber man könnte behaupten, es dauerte 10 Jahre insgesamt diese Auseinandersetzung mit dem anderen Krieg zusammen, in der sind 60.000 Leute ums Leben gekommen oder schwer verletzt worden. Und ein Ohr musste dran glauben. Gibt es irgendwie so eine, also wer hat denn am Schluss gewonnen? Ist dann der Typ, der quasi diesen heiligen Krieg dann aus der Sicht des eventuellen Gewinners gestartet hat, dann hat er so das goldene Ohr irgendwo in irgendeiner Stadt? Das goldene Ohr ist auch schön. Nee, also an der Stelle habe ich es tatsächlich nicht weiterverfolgt, weil wie gesagt, der eigentliche Krieg dann nicht, also mal, okay. wenn ein Krieg dann wirklich auch zu Ende geht und man sich irgendwie einigt, so, dann ist es eine schöne Geschichte, aber ist auch mal da war dann irgendwie ein anderer Krieg und da müsste ich so viel jetzt erklären und es wäre so dünnes Eis, weil wir hier echte Historiker quasi live unter den Zuhörern haben, da kann ich mich nur im Kopf und Kragen reden. Das und ist das die Inspiration nicht. Von Freddy Farkas Silbernen Ohren? Wer ist Freddy Farkas und warum hat er Silberne Ohren? Ihr kennt Larry, also das Computerspiel? Ja. Vom gleichen Macher gab es Freddy Farkas, Frontier Pharmacist, also sozusagen so der Typ, der bei der Erschießung des Westens ganz vorne mit dabei ist, aber er ist halt Apotheker. Okay, aber der hat offensichtlich ein Fable für Alliteration. Ja. Okay. I mean, Leisure Suits in the Land of the Lounge Fall. Lizards als erster Teil, ging hier schon gut los. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ja. Also, wir haben noch den Eimerkrieg. Und zwar gibt's schon im Jahr 1325 einen eskalierenden Konflikt, der auch schon eine Weile schwelt, zwischen den Stadtstaaten Bologna und Modena. Und man erzählt sich, ich meine, wenn das so lange her ist, weiß man es immer nicht so genau, aber man erzählt sich, dass die eine Partei einen Eimer gestohlen hat aus Eichenholz und dass der eben zu diesem lang anhaltenden Streit geführt hat. 12 Jahre lang haben die um diesen Eimer gestritten. Aber eigentlich liegen die sich schon seit 300 Jahren in den Haaren. Ne? Aber in den letzten 12 Jahren ging es sehr, sehr stark um diesen Eimer. Und das ist dann letztendlich eskaliert. Also es gibt dann auch Gefechte und tatsächlich können die Modenesen am Ende den Sieg für sich beanspruchen. Und ich glaube, dass die neuere Geschichtsschreibung diese Geschichte um den geklauten Eimer und den Streit dahingehend korrigiert hat, als dass einfach die siegreiche Partei diesen Eimer als Trophäe mit nach Hause gebracht hat. Also das ist, glaube ich, jetzt so die offizielle Version der Geschichte, aber die andere finde ich viel schöner. Und tatsächlich kriegen den auch die Bolognesen nie zurück. Also Tatsache ist, in Bologna Eimeranzahl -1, in Modena Eimeranzahl +1 und das ist bis heute so. Der hängt einmal als Kopie im Dom oder am Dom von Modena und das Original ist im Rathaus der Stadt ausgestellt. Also ist jetzt nicht so, dass das einfach nur so eine schäbige Anekdote ist, sondern die schwören wirklich hier. Nur der Eimer ist schäbig. Der Eimer ist schäbig. Das muss so absurd sein, wenn du irgendwie so einen total verrosteten Eimer dir anschaust nach irgendwie 700 Jahren. Und ihr denkst, dass das der Auslöser war, dass 2000 Menschen ihr Leben verloren haben. Also nicht der Grund, aber der Auslöser. Also ich glaube, schon die ganze absurd. Folge können wir fast schon übertiteln mit War, what is it good for? Absolutely nothing. Muss ich mal gucken. War never changes. Oh, ja. Das stimmt tatsächlich, dass War never changes, weil über einen Eimer wird, glaube ich, keiner mehr ernsthaft. Ich habe mir auch sehr, sehr lange schon über den Folgentitel Gedanken gemacht und hatte mehrere Entwürfe, aber mein aktuell steht drüber, make war, not war. Ja, okay, ich sehe schon, der funktioniert nicht. Es wird ein anderer am Ende in der Folge. Ja. Muss ich vielleicht mal. Ich möchte auch gleich hier noch eine Empfehlung aussprechen. Es gibt vom Oversimplified. Vor allem den Krieg finde ich gut. Nein, vom Oversimplified-Kanal, der macht. Da gibt es auch ganz viele komische witzig, Kriege. In kurz und knapp gibt es eine Folge über den War of Bucket. Ja, also das ist tatsächlich, wenn man so die Listen der komischen Kriegserklärungen irgendwie durchgeht im Internet, und da gibt es wirklich einige, dann ist dieser Eimerkrieg eigentlich immer mit dabei. Aus Amala. Das Amala, der Stool War auch, der Petersilienkrieg jetzt, den habe ich noch nicht so oft gesehen, tatsächlich. Aber wer hat jetzt gewonnen? Philipp, ne? Das war irgendwie 1700 irgendwas versus 1300. Genau, und ich habe hier nur 1300. Genau, dann damit ist ausgeglichen. Steht's 1-1. So, Philipp, die Würfel. Da, da, da. Wir haben die 14. Die 14. Das bin genau, wieder ich. Ich werde Dominik schnappen und mir schon mal den Titel sagen. Der Schweinekonflikt. Der Schweinekonflikt. Na, gibt's genau nicht. Und die 7. Die 7. Die habt denn ich, und damit habe ich den Kabeljaukrieg. Den Kabeljaukrieg. Jau. Klingt auch super. Das ist die 7, hast du gesagt, ne? Mhm. Okay. Und ich darf die Kategorie wieder wählen? Oder? Genau, wir machen einfach abwechselnd. Beim richtigen Quartett wäre es anders, aber ich glaube, es ist oft zu einfach, von daher machen wir es lieber abwechselnd. Dann nehme ich die Opferkategorie. Die Opferkategorie. Also, der Schweinekonflikt. Weniger hat gewonnen. Die Insel San Juan liegt im Nordwesten des US-Bundesstaats Washington, also oben links, ja, kurz vor Vancouver Island. Und im Jahr 1859 wohnen da amerikanische Siedler und Angestellte der britischen Hudson Bay Company. Also zwei Nationen auf einer Insel ist schon mal eine schlechte Voraussetzung, weil diese Angestellten der britischen Hudson Bay Company sind hauptsächlich Briten. Also irgendwie ist der Streit schon vorprogrammiert. Und es ist jetzt so, dass beide Seiten natürlich Anspruch auf diese Insel erheben, ja. Und es ist auch noch eine ziemlich fruchtbare Insel. Also die wollen da auch wirklich, sein und bleiben, ja. Da kann man relativ viel rausholen. Und bei einem dieser Farmer steht tatsächlich dann eines Tages so ein Schwein im Garten, ein Hausschwein, ein britisches Hausschwein. Und der Amerikaner Lyman Cutler denkt sich, hey, bevor das jetzt hier meine Kartoffeln im Garten irgendwie ausräubert, schieße ich doch dieses Schwein über den Haufen. So, jetzt ist dieser Eber dahin und es kommt zum Streit natürlich. Der Besitzer von diesem Schwein ist außer sich. Ja, der sagt, was hier fällt dir ein, dass du einfach mein Schwein irgendwie erschießt? Und sie streiten sich und Cutler bietet sogar noch eine Entschädigung an. Er sagt sogar, hier, du kriegst $10 für dein Schwein. Aber der Ire auf der Gegenseite ist so erbost, dem ist das nicht genug. Und sie streiten weiter und das nimmt dann auch immer höhere, also es dreht dann immer weitere Kreise, geht in höhere Instanzen, sodass am Ende die britische Regierung dem amerikanischen Schweinemörder mit Gefängnis droht. Und der denkt sich, naja, also wenn der jetzt hier die britische Regierung einschaltet, dann melde ich das mal hier ins amerikanische Militär, also macht quasi offiziell Zuhause-Meldung und sofort, das escalated quickly. Sofort schickt das Militär den Captain George Pickett los, das ist ein Typ, der später im Bürgerkrieg ein total berühmter General werden wird. Und der nimmt auch noch 66 Mann, also Soldaten, mit auf diese Insel, um diese Auseinandersetzung zu schlichten. Und naja, wenn man schon mal da ist, jetzt erhebt er quasi im Namen der USA offiziell Anspruch auf diese ganze Insel. Ja, also sie besetzen die Insel. Natürlich. Und ja, die Engländer haben wir jetzt schon gelernt, ne, die sind da auch, wie soll ich sagen, sie sind schnell dabei, sich bei sowas nicht unterkriegen zu lassen und schicken jetzt drei schwer bewaffnete Kriegsschiffe zu dieser Insel und die gehen da jetzt vor der Insel in Stellung. Ihr grinst schon, ja. Es ist ein absurder Standoff, der sich jetzt über Wochen hinzieht. Also beide Seiten haben den Finger am Abzug. Am Ende stehen 460 US-Soldaten mit 14 Feldkanonen und einem 32 Pfund Marinegeschütz gegen die drei besagten Kriegsschiffe der Briten mit 70 Geschützen und 2140 Mann Besatzung sich gegenüber. Und kurz bevor der Streit, also kurz bevor wirklich der erste, ich meine, du musst ja dann nur einmal diesen ersten Domino umschmeißen, also kurz bevor der erste den Abzug zieht, kann dieser Streit doch noch friedlich beigelegt werden. Und sie einigen sich unter Vermittlung des deutschen Kaisers Wilhelm I., sie einigen sich auf eine friedliche, militärische, zweigeteilte Besetzung der Insel. Also es wird aufgeteilt, mehr oder weniger, so wie es vorher auch war, nur dass es jetzt einmal mit ordentlich Nachdruck einmal aufgeteilt wird. Und genau, 12 Jahre später, ach nee, der Kaiser mischt sich erst später ein, genau. 12 Jahre später wird diese militärische Besetzung dann aufgehoben und es wird rausgehandelt, dass die Insel komplett an die USA fällt am Ende. So geht es dann am Ende aus. Und was wird aus dem Schwein? 12 Jahre lang ist das... zweigeteilt. Ne, das Schwein ist tot, das ist tatsächlich auch das einzige Opfer dieses Kriegs. Und deswegen, was wurde dann da draus? Ich hoffe doch sehr, dass es wenigstens jemand gegessen hat. Ne, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt Dominik mit dem Wurstquartett um die Ecke. Aha, krass. Ja, okay. Also wir haben eine Dauer von einigen Wochen, ich würde sagen kriegsähnlicher Zustand, es war jetzt auch noch kein endgültiger Krieg, ich glaube da hat auch keiner wirklich eine Kriegserklärung irgendwie ausgeführt, aber es war kurz davor, dass die sich an die Gurgel springen und es kam ein Ebert zu Schaden. Ich weiß nicht, ob ihr euch es genauso ging. Ich meine, du hast ja gesagt, das war an der Stelle dann falsch, aber ich habe noch nie gehört, dass Deutschland quasi zur Deeskalation durch Verhandlungen beigetragen hat in Geschichten, die ich gehört habe. Normalerweise ist immer, Deutschland ist der Aggressor. Die hatten wahrscheinlich da so ein ganz großes Formular dabei. Deutschland hat verhandelt. Ja, die hatten dann ein Formular dabei und das mussten alle ausfüllen und am Ende so, oh Gott, geht mir weg mit diesem Formular. So stelle ich mir das vor. Also, wir haben noch den Kabeljaukrieg. Beides so nahrungsmittelmäßig unterwegs. Ja, es gibt Muster. Island. Island lebt ja vom Fischfang. Und in den 1950er Jahren fühlen sich die Isländer von den britischen Fischern hauptsächlich bedroht. Ja, also die Gefahr der Überfischung, ja, heutzutage ist das ja schon ein richtig gehendes Problem, war aber auch schon in den 1950ern ein Ding. Und Island reagiert darauf, indem es eine Schutzzone von 4 Seemeilen einrichtet um Island herum. Und das findet Großbritannien natürlich irgendwie doof. Und aus Protest boykottieren die jetzt den Fischimport aus Island. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an eine gewisse Radiofolge. Ein bisschen. So, das mit den Seemeilen und Hörheitsgebiet und. Das eine oder andere. Aber ich würde sagen, der Unterschied ist, dass Island eine anerkannte Nation ist an der Stelle. Du meinst, Sealand ist etwa keine? Ja, es ist zumindest How nicht, es ist zumindest nicht offiziell. Meine Armee gleich schicken. Ich möchte da unbedingt erwähnen, ich habe neulich einen Artikel gelesen in einem Buch, da ging es um Bekleidungsvorschriften und da ging es auch darum, dass es sich, dass jetzt die Kirche direkt gegenüber klingelt, dass es sich eines zu jener Zeit nicht schickte, untenrum frei rumzulaufen und dass du unter dem Stand eines Lordes darüber nicht selbst bestimmen dürftest. Also, Dominik, ich weiß nicht, was du gerade für eine Hose anhast, weil ich nur deinen Oberkörper sehe, aber du bist Lord, du darfst tun, was du willst. Geil. Was? Ich muss mal den Zusammenhang nochmal rausziehen, das war zu schön. Ich habe gedacht, das muss hier irgendwann mal gedroppt werden, aber vielleicht nehme ich es zum Live-Auftritt mit, wer weiß. Also, die Isländer erweitern die 4-Meilen-Zone jetzt dann in Reaktion auf diesen Boykott erweitern sie die 4-Meilen-Zone dann einige Jahre später auf eine 12-Meilen-Zone. Und das finden die Briten jetzt noch bescheuerter. Und sie fahren jetzt tatsächlich ihre Fischer nach wie vor in diese jetzt eigentlich Schutzzone, aber sie nehmen halt auch noch ein paar Kriegsschiffe mit. Also die Fischer werden jetzt von Kriegsschiffen begleitet. Island, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie gut das isländische Militär aufgestellt ist. Nicht so besonders gut. Es gibt keins. Island hat kein Militär, also beschwert sich's bei den Vereinten Nationen und tatsächlich wird Island dann dort Recht zugesprochen, aber der Konflikt ist damit nicht vorbei. Denn Stück für Stück erweitert Island, das halt in den Jahren immer mehr von dieser Überfischung bedroht ist, erweitert diese Schutzzone auf bis 200 Meilen im Jahr 1977. Also es ist schon ein ganz schönes Stück, 200 Meilen Schutzzone, ne? So dieses mit den Hoheitsgewässern und so, das endet üblicherweise bei 12 Meilen. Wie groß ist Island so Nord nach Süd? Boah, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Okay, wisst ihr das? Guck mal parallel nach. Ich würde mal sagen 200 Meilen so. Naja, aber ich finde, das steht ja auch irgendwo in, also gefühlt steht es ja schon ein bisschen in so einem Verhältnis. Also es ist eine riesige Zone im Vergleich zu, wie groß Island ist, behaupte ich. Würde ich doch mal sagen. Und ja. Tatsächlich gibt es immer wieder englische Fischer, die diese Zone ignorieren, logischerweise. Es gibt auch deutsche Fischer, werden auch jetzt da immer mehr zum Problem. Und also Island, ganz kurz, nur so Nord nach Süd, grob so 310 Kilometer herum. Okay. Ja. Ja, also mehr Fläche außenrum dann. Mit den ja, aber jetzt nicht größte Ausprägung, sondern einfach beliebig an der Stelle einmal Nord-Süd. Grob auf Google Maps schnell zusammengeklickt. Also, die Isländer wehren sich gegen diese Eindringlinge aus England und Deutschland, aber wahrscheinlich auch noch andere Nationen, aber die zwei sind explizit erwähnt gewesen in der Quelle, indem sie die Fischer sabotieren. Also, sie schneiden irgendwie Netze ab, Kappnetze, machen irgendwie, ich weiß nicht, legen irgendwelche Anlagen lahm, also versuchen diese Fischer da zu vertreiben. Und das ist tatsächlich ein offener Streit, der halt mit so kleinen, ich will jetzt nicht sagen Lausbubenscharmützeln, aber mit so Dingen, wo jetzt keiner ernsthaft zu Schaden kommt, aber doch zumindest ein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Damit. Das, okay, jetzt habe ich doch ein bisschen Angst, dass ich verlieren könnte. Das geht wirklich über Jahre dahin. Und 1982 unterzeichnen die Parteien ein UN-Seerechtsabkommen, das den Streit dann ein für alle Mal beilegt. Das heißt, also, wie lange ging das Ganze? Das ist so der Zeitraum, bis Frieden geschlossen wurde, mehr oder weniger. Und das hat sich 19 Jahre lang gezogen. Und es kam tatsächlich niemand zu Schaden. Nicht mal ein Eber. Nicht mal ein Eber. Nein. Das ist ja hart so. Jetzt habe ich einen Eber als Opfer und habe mir gedacht, Wunder was. Und jetzt hast du einfach mal gar nichts. Ich Spoiler, es gibt tatsächlich einige Konflikte, die dann mit 0 ausgehen. 0-0 sozusagen. Ja. So. Was haben wir denn noch, Philipp? Die Würfel. Jawohl. Warte. Das ist dann die 19 für den Dominik. Jo. Und schaue ich gerade. Ich zähle jetzt einfach hier ab, damit es schneller geht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die 15 für mich. Was ist die 19, Dominik? War of the Stray Dog. Auch ein Klassiker. Philipp, was hast du? Ich habe den Pastry War. Den Pastry War. Klingt auch mega. Das war die 15, ne? Haben wir gesagt. Mhm. Okay, dann darf der Philipp sich die Kategorie aussuchen, richtig? Ja. Angegriffene ist möglichst groß punktet, ne? Genau. Genau. Ja. Yeah. Dann sage ich hier angegriffene Mexiko. Angegriffene Mexiko. Sicher, dass das richtig rum ist? Habe ich sie? Ach nee, ja, stimmt. Du hast recht. Und aggressiv ist Frankreich. Also, ja, aber ich wähle angegriffene Mexiko. Ich habe hier meine Spalten versehentlich verrutscht vorhin. Im Jahr 1821 erklärt sich Mexiko unabhängig von Spanien. Und das ist jetzt ein Akt, ja, der eigentlich auch nie so ganz friedlich vonstatten geht, ne? Wenn sich ein Staat irgendwie von einem anderen loslöst. Also es gibt Ausschreitungen, auch in der Bevölkerung, und es folgen einige Jahre voller Rangeleien zwischen mexikanischen Regierungen und Rebellen, was natürlich auch im Land Spuren auf den Ländereien und Geschäften von Unbeteiligten hinterlässt. Und eines dieser Geschäfte von einem unbeteiligten französischen Pastry-Chef, also einem Konditor, würde ich sagen, mit Namen Monsieur Remontel, das geht bei diesen Auseinandersetzungen zu Bruch, und der macht jetzt das einzig Richtige. Er klagt bei der mexikanischen Regierung auf Schadenersatz. Er verlangt 60.000 Pesos, ja, sagt er, das ist sein Geschäft wert, und naja, es ist ein bisschen übertrieben. Eigentlich wären es eher so, er hat jetzt so ein kleines Café, das wären vielleicht so 1.000 Pesos gewesen. Also es ist schon eine sehr hohe Summe, aber bei Schadensersatz kann man ja auch mal durchaus ein bisschen mehr. Es ist ja auch ein moralischer Schaden, und genau, da fordert man gerne doch mal ein bisschen mehr. Aber natürlich weigert sich Mexiko. Dann wendet er sich an die französische Regierung, also an seine Heimatnation, und die sind natürlich auch total empört, und die haben auch noch irgendwelche Rechnungen mit Mexiko offen, die ich jetzt nicht genauer nachrecherchiert habe. Aber jetzt schaltet sich Frankreich ein und verlangt von Mexiko, dass sie den armen Bäcker entschädigen. Ja, vor allem, ich meine, das ist ja ein Kulturgut, Backware aus Frankreich. Aber hallo. Und der König höchst selbst, Louis Philippe, fordert jetzt nicht 60.000 Pesos, sondern er fordert sogar 600.000 Pesos Entschädigung für Remontel, aber auch einige seiner Landsmänner, die auch eben zu den Geplünderten. Also jetzt nicht nur für diesen einen Fall, sondern es sollten dann auch ein paar mehr Leute entschädigt werden. Das ist eine astronomische Summe, also absurd viel Geld, ja. Ist halt auch frech, ist einfach auch, jetzt so. Ist auch, ja. So richtig respektlos. Ja, kann man, glaube ich, trefflich streiten, ne, was da jetzt irgendwie richtig wäre oder falsch, oder wer da wem Respekt schuldig wäre. Ist egal, Mexiko weigert sich jedenfalls weiter. Und das lässt jetzt Frankreich nicht einfach so auf sich sitzen. Und 1838 beginnt Frankreich deshalb jetzt die Häfen im Golf von Mexiko zu blockieren. Und da schaltet sich tatsächlich sogar noch die USA mit ein und leistet Unterstützung, die Häfen in Mexiko zu blockieren. Und Mexiko gibt aber nicht so schnell klein bei, sie weigern sich weiter. Der nächste Eskalationsschritt ist, dass Frankreich jetzt anfängt, die Häfen in Mexiko zu bombardieren. Also jetzt wirklich auch die Geschütze auspackt. Und Mexiko weigert sich jetzt nicht mehr länger nur, sondern sie erklären jetzt Frankreich offiziell den Krieg. Da wird sogar ein berüchtigter General aus dem Ruhestand zurückgeholt, der dann die mexikanischen Truppen anführen soll. Und was soll ich sagen? Frankreich hat jetzt keine großen Schwierigkeiten, die gesamte mexikanische Flotte einzunehmen, weil die ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Aber wenn sie anlanden und sich so in Scharmützeln irgendwie mit den Mexikanern in Scharmützel stürzen, werden sie immer wieder zurück auf ihre Schiffe gedrängt. Also sie kriegen nicht so richtig einen Fuß auf den Boden. So, die haben das Wasser kontrollieren sie, aber an Land haben sie wenig Auftritt. Und dieser Pastry War, der dauert insgesamt dann 4 Monate, bis Mexiko schlussendlich unter Vermittlung der Briten diesmal einwilligt, diesen Konditor zu entschädigen. Also aber nur den einen Konditor? Sie versprechen, glaube ich, sie sagen die komplette Summe von 600.000 Pesos zu. Der kriegt jetzt nur der eine Typ. Nee, ich glaube. Das wäre halt schon geil. Ich meine, dass am Ende niemand was kriegt. Also sie zahlen einfach am Ende nicht, aber dieser Streit ist mit diesem Versprechen beigelegt. Aber mein Frankreich zieht sich zurück. Ist der Typ nicht einfach mega verratzt, der da diese Forderung aufgetreten hat, wegen dem dann ein Krieg angefangen wurde? Ja, es ist, glaube ich, schon so ein bisschen was sich vielleicht auch schlecht schlafen lässt Abend. Also die Bilanz ist... Ob deine Nachbarn nicht irgendwann dir die Scheibe einschlagen. Oder es kommt drauf an, vielleicht bist du auch mega stolz. Die Bilanz ist 4 Monate Krieg. Wir haben, diesmal habe ich es etwas genauer, 36 Tote und 85 Verwundete auf der französischen Seite, 224 Tote und Verwundete auf der mexikanischen Seite. Es geht irgendwie, ein Bein geht verloren. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, was es damit auf sich hatte. Und ein Fort wird eingenommen. Ich frage mich das immer, geht euch das auch so, wenn manchmal so offensichtliche Dinge des Alltags, die man braucht, so an der Straße liegen? So, wie oft kommt man einem einzelnen Schuh vorbei? Ja. Das passiert mir relativ häufig tatsächlich. Ich würde so gern die Story dahinter wissen. So. Wenn du einen Schuh verlierst, du musst doch merken, dass du einen Schuh verloren hast. Und du hast doch keinen Ersatzschuh dabei. Du gehst doch nicht ohne zweiten Schuh weiter. Zwei Antworten sind nicht ganz selten. Das eine ist, wenn es halt ein sehr kleiner Schuh oder Socke ist, dann ist es halt kind- und losgestampelt. Nee, ich sehe oft Erwachsenenschuhe. Letzteres ist, glaube ich, entweder ein, ich bringe die jetzt halt weg und lasse fallen oder schmeiße halt hin, oder halt einfach der gute alte Alkohol. Kennt ihr das Video, das auf Reddit jetzt schon seit Jahren, glaube ich, rumgeht, von so einem betrunkenen Schotten, Iren, Engländer, ich weiß es nicht genau, der an so einem halbhohen, hüfthohen Pfosten irgendwie hängen bleibt. Ich glaube, er wollte gerade irgendwie pinkeln, ist aber so betrunken, dass er über diesen Pfosten stolpert und dann landet der Pfosten tatsächlich zwischen der runtergelassenen Hose und seinen Beinen und er verfängt sich da so und kommt da nicht mehr raus. Das ist so. Das klingt unglaublich absurd. Das sind so die Dinge, die ich mir dann vorstelle, wenn du sagst, also ich möchte gerne die Geschichte hinter so einem Schuh. Ich meine, vielleicht hat auch einfach jemand seinen Schuh weggeworfen, weil der irgendwie aus dem Müllbeutel rausgefallen, Schuhe kaputt, irgendwas. Ich möchte lieber deine Geschichte. Aber genau, ich stelle mir dann auch mal vor, es könnte aber auch so gewesen sein. Dagegen habe ich noch eine richtige Wohlfühlstory mitgebracht in die Richtung. Da hat mich jemand auf Reddit jemanden gefunden, der in der gleichen Stadt wohnt und auch auf ähnliche Schuhe steht und die gleiche Schuhgröße hat. Und der eine hat nur ein linkes und der andere hat nur ein rechtes Bein. Die haben sich irgendwie getroffen und dann, saugeil, ich habe die ganzen jeweils anderen Schuhe immer aufgehoben und haben die einfach getauscht. Oh, das ist voll süß. Stimmt, das ist auch so eine Geschichte. Aber ich finde es jetzt tatsächlich auf die Schnelle nicht. Ich hätte es gerne jetzt in den Live-Chat gepostet. Ja. Hey, und mit Sitzstimmen will ich es gar nicht wissen. Es ist zu schön. Nein, nicht das. Die Größe des Landes aus an der Personenanzahl? Die aktuelle Personenanzahl, hat Jürgen, glaube ich, gesagt. Die aktuelle Personenanzahl. Also das ist natürlich ganz sauber und korrekt, aber der Einfachheit halber. Ein Tod musst du sterben. Ihr könnt ja schon mal recherchieren und derweil erzähle ich, es war der Krieg des streunenden Hundes, richtig? The War of the Stray Dog. War of the Stray Dog. Dazu muss man wissen, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Stimmung zwischen Bulgarien und Griechenland nicht so besonders gut ist. Bulgarien musste große Landverluste hinnehmen und überhaupt war es auch in dem Fall so, dass die Nachbarn sich schon länger Spinnefeind waren. Und im Jahr 1925 läuft jetzt ein Hund von einem griechischen Soldaten streunend über die Grenze in Richtung eines bulgarischen Städtchens, Petrich, und der Besitzer rennt hinterher. Und das, obwohl an der Grenze, ich meine, eigentlich ist Frieden offiziell, aber es kommt an der Grenze immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen. Also da sind wirklich irgendwie bewaffnete Leute unterwegs, die eigentlich darauf gucken, dass da eben sowas nicht passiert. Aber der rennt jetzt seinem Hund hinterher über diese Grenze und wird natürlich prompt von einem bulgarischen Grenzposten erschossen. Daraufhin nehmen die Soldaten auf der griechischen Seite das Feuer auf und das schnell auch dann nicht nur von einem, sondern auch von mehreren Soldaten in großem Stil erwidert wird. Das ist jetzt mal so das eine, ne? Das ist so dieses spontane, die spontane Eskalation. Was jetzt dann aber in der Presse passiert in den nächsten Tagen, ist, dass dieser Vorfall da berichtet wird, aber von diesem Hund dort überhaupt kein Wort von diesem Hund fällt, was diesen Vorfall ja jetzt ganz anders erscheinen lässt. Ja, wenn man sieht, okay, das war, da ist der seinem Hund nachgerannt und es ist halt eskaliert, ist was anderes, als wieder hat ein Grieche versucht, die Grenze zu übertreten und es kam zu einer blutigen Auseinandersetzung und so, ne? Also Krieg liegt in der Luft, sag ich mal. Und tatsächlich stellt dann der Leutnant General Theodoros Pankalos den Nachbarn auf dem Balkan ein Ultimatum. Also sie wollen, dass der Mörder bestraft wird. Sie wollen 2 Millionen französische Francs als Wiedergutmachung an die Familie des Opfers und das alles bitte in 48 Stunden. Warum Franc? Das weiß ich auch. Das habe ich mich auch gefragt. Na gut, vielleicht europäische stabile Währung zu dem Zeitpunkt. Ich nehme an, dass die beide Länder nicht so wahnsinnig stabile Währungen hatten, vielleicht in dem Moment. Und deswegen nehme ich an. Bulgarien lehnt dieses Angebot, jetzt hätte ich fast gesagt dankend, ich glaube, es war nicht dankend, aber sie lehnen dieses Angebot ab. Und dieser Pankalos, naja, du musst ja deinen Worten dann auch irgendwie Taten folgen lassen, schickt dann seine Truppen am 22. Oktober 1925 über die Grenze nach Petrich. Und da gibt es heftige Gegenwehr, aber die Soldaten nehmen diese Stadt ein und Bulgarien ruft daraufhin die UN auf den Plan. Naja, die UN gibt es noch nicht, aber das ist so der Vorläufer, die League of Nations heißt es, glaube ich. So, die UN, die League of Nations, Entschuldigung, schaltet sich ein. Sie verlangen einen Waffenstillstand und sie verlangen auch, dass die Griechen sich sofort zurückziehen. Außerdem verlangen sie Schadensersatz jetzt für diese Invasion, also nicht für den ursprünglich erschossenen Soldaten, sondern von der anderen Seite für die Stadt jetzt eingenommen haben. Und das findet Griechenland jetzt überhaupt nicht witzig, beschwert sich wegen Heuchelei, weil es gab ein paar Jahre vorher einen ganz ähnlichen Vorfall, wo Griechenland angegriffen wurde und sich die Liga dann auf die Seite der Angreifer gestellt hat. Also sie fühlen sich jetzt hier mi, ja, die seid immer so gemein zu mir und voll unfair, immer bist du auf dem seiner Seite. Aber der Punkt ist, sie sehen recht schnell ein, dass sie überhaupt keine Argumentationsgrundlage haben, am absolut kürzesten Hebel sitzen in dem Ganzen und schließlich müssen sie ihre Truppen zurückziehen und dann, und das finde ich jetzt genauso interessant, die Strafe, die sie dann zahlen müssen an Schadensersatz, ist 45.000 Pfund. Also sie zahlen dann in einer englischen Währung. Es ist, glaube ich, weniger als 2 Millionen Franc, ja. Naja, also dieser General, der diese Invasion angeführt hat, der wird dann kurze Zeit später in einem Coup ausgetauscht. Das ist insofern witzig, weil er selbst nur durch einen Coup an die Macht gekommen ist, aber egal. Also es hat nur wenige Tage gedauert und es gab 50 Bulgaren. Was steht denn auf deiner Karte an Opfern? Ich habe hier 50 Bulgaren. 175. Ja, ich habe vergessen, die Gegenseite hier in meinen Text mit aufzuschreiben. Also es sind insgesamt 175 Leute ums Leben gekommen. Also, so. Der Aggressor bei Philipps. Ich glaube, wir haben das Opfer. Das Opfer genau, war der Angegriffene. Der Angegriffene. Also bei mir, das größere Land gewinnt. Ja, Mexiko ist größer als Griechenland, oder? Einwohnermäßig, glaube ich, schon aktuell, ne? Ich würde sagen, schon allein Mexico City ist wahrscheinlich schon größer als Griechenland, oder? Also, wieder ein Punkt für Filippo. Wie steht's denn? Dann 3-1 für den Philipp. Ach ja, der hatte den Lucky Punch mit dem Eber. Mit dem Eber. Mhm. Also, dann darf jetzt das war echt der Fünfer. Dominik sich wieder was aussuchen. Philipp würfelt die Karte. Ja. Gibt es nicht. Dann haben wir einmal die 6. Das ist der erste Türkenkrieg. Das ist der Türkenkrieg. Und die 11. Und das ist der Anglo-Sansibar War. The Anglo-Sansibar War. Also was ich hier lese, ist wirklich sehr absurd. Ja, also das ist auch eine relativ bekannte Geschichte. Moment, ich muss es hier einmal aber kurz. Aber Sekunde, Dominik muss sich erst für eine Kategorie entscheiden. Stimmt. Kategorie, bitte. Aber nicht den Wert verraten. Je kürzer, desto besser, gell? Dann die das Dauer. Wusste ich, dass du das wählen würdest. Also, der Türkenkrieg selbst. Ich wägte mich gerade schon in Sicherheit und dann kam es auch an. Der Türkenkrieg anders. Selbst ja. Ist jetzt, hätte sich jetzt nicht unbedingt für diese Liste qualifiziert, aber es kam im russisch-österreichischen Türkenkrieg zu einer sehr schönen Geschichte, die jetzt vielleicht historisch. Kannst du bitte das Wort schön nicht so in ja, dem Zusammenhang. Mit aber die Geschichte an sich ist schön. Also das, was passiert ist, ist nicht schön, aber die Geschichte ist an sich ist schön. Aber sie ist wahrscheinlich nicht wahr. Das sage ich euch gleich vorneweg. Aber gut, dieser Krieg, der bricht 1787 aus, als Zarin Katharina II. Die Krim annektiert. Wer macht denn sowas? Ja. Also das ist schon so, hier, richtiger, ausgewachsener, ausgewachsener Dick-Move. Und im Rahmen dieses Kriegs kommt es womöglich zu einer Schlacht, die, ja, wie gesagt, deren historische Korrektheit ist nicht hundertprozentig gesichert. Aber man erzählt sich, dass die Österreicher 1788 gegen Osten marschiert sind und in großen Infanteriekolonien, also mehrere, was auch immer, Bataillone oder wie auch immer das heißt, das weiß ich nicht genau, wie da damals der Jargon war. Aber das sind so ganz viele, also ein Riesenheer und es wird von berittenen Husaren begleitet, die so quasi an der Flanke die Flanke beschützen. Ja, die reiten so an der Seite immer her und gucken, dass da niemand irgendwie denen was tut. Denen was tut. Nicht, dass sie sich wehtun. Jetzt muss man wissen, dass diese Husaren und Berittene, das ist ja oft sowas, was eher den höhergestellten Leuten vorbehalten ist. Also die sind sowohl im militärischen Rang höhergestellt. Als dann auch auf dem Pferd. Als auch auf dem Pferd, also auch physikalisch, als auch vom Adel, vom Geburtsrang her sind die eigentlich auch höhergestellt als die Fußtruppen. Ja. Also einfach mega. Und diese Husaren, die kaufen jetzt eines Abends dann, als so die Nacht einbricht, kaufen sie von ein paar Wegelagerern ein paar Flaschen Schnaps und lassen sich's da irgendwie gut gehen. Und die Infanteristen würden das eigentlich auch gerne machen, würden da gerne teilhaben an diesem kleinen Gelage. Und aber diese Husaren-Schnösel geben nichts her. So, das ist quasi die Anekdote. Und jetzt sind die Infanteristen irgendwie, wir, die Blöden. Und aus Frust schießen sie jetzt in die Luft. Noch in die Luft. Und rufen Türken, Türken. Naja, nur der Schuss ist jetzt mal noch das eine, aber sie rufen Türken, Türken. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, es ist jetzt da schon dunkel. Oh Gott. Und wenn jemand quasi den Namen des Feindes ruft. Ja, du ahnst sicherlich, oh Gott. Genau, was bei mir bei Aggressor und Angegriffener steht. Das führt zu Verwirrung. Und mit Verwirrung meine ich absolutes Chaos. Ja. Mehr und mehr Soldaten eröffnen das Feuer in der festen Überzeugung, den Feind anzugreifen. Der schießt ja auf. Die Offiziere rufen Halt. Ja, was die Leute aber als Allah missverstehen, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, aber gut, es sind Österreicher, die versteht man manchmal nicht so gut. Und da, es gibt dann auch noch so wirre, so Sachen wie, kommt dann an einer Engstelle, an einer Brücke irgendwie, staut sich's und die Leute stürzen ins Wasser und das Material, die Ausrüstung stürzt ins Wasser und alles wird abgedrängt. Es ist ein absolutes Desaster, ja. Am nächsten Morgen wird klar, dass ein Großteil von Gepäck und Ausrüstung dahin sind und tatsächlich treten die Österreicher daraufhin den Rückzug an. Also Sekunde, den Rückzug von sich selber, wie geht es? Ja, sie marschieren halt wieder Richtung Westen, Richtung Heimat. Also sie müssen sich quasi neu ausrüsten, neu gruppieren, ja, erstmal wieder zurück. Ich habe jetzt eher gedacht sozusagen, also wenn Österreich gegen Österreich kämpft, wohin zieht man sich zurück? Naja, es wird dann schon, am Morgen ist dann schon klar, dass quasi kein Feind da ist. Und als später dann die... Das ist wie wenn du so gute Freunde bist und bist im Bett gelandet so und am nächsten Tag so, oh, wir haben aufeinander geschossen. So. Ja, Moment, nein, das wäre, als würdest du im Bett landen, man hat aufeinander geschossen und man wohnt die ganze Zeit in der WG und ist dann so, ich gehe dann mal weg. Wohin? Shit. Jetzt bin ich gerade kurz abgelenkt von einem Kommentar auf unsere Achterrasse. Hört jetzt auf zu lesen. Das ist den ich nicht ganz verstanden. Ich verstehe ihn auch nicht ganz. Aber nee, alles gut. Da hat nur jemand weiterführende Informationen, die ich vielleicht hier etwas. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Macht nichts. Also die Türken kommen jetzt an diesem Schlachtfeld an. Ja, die aus der Gegenrichtung anmarschieren. Die kommen dann irgendwie kurze Zeit später an diesem Schlachtfeld vorbei. Da liegen lauter Leichen rum, lauter Österreicher und so, oh Gott, wer war hier? Und sie wundern sich über 10.000 Tote, die sie da vorfinden. 10.000? Bei Karansebes. Ich habe hier noch stehen sozusagen Schnapsleichen. Oh Mann. Also, Dominik hat aber die... Aber das ist halt, wenn du mal... Ja, ja, ja. Dominik hat die Dauer gewählt. Wenn du mal anschaust, wie viele Nationen hier schon geclasht sind und da ist dann nichts passiert und ich habe gerade so bitter in Anführungszeichen verloren, weil nur ein Eber zustande gekommen ist und jetzt haben wir hier 10.000, wo die Österreicher sich selber abgeschossen haben, weil wie der Kollege Kraus schon rausgehen will, es ist eine einzige Nachtdauer. Ja, also man darf zweifeln an der Stelle. Es ist eine wahnsinnig kuriose Anekdote, die auch immer wieder zu finden ist. Es wird angezweifelt, dass das so in der Form passiert ist. Vor allem aber die Höhe der Toten wird auch angezweifelt. Aber also es gibt alle möglichen Zahlen, die man findet. Ich habe mich jetzt mal auf diese 10.000, das ist noch nicht die höchste, die ich dazu gelesen habe. Ich habe mich auf ein gutes Mittelmaß gestürzt. Aber es ist die Vorstellung. Also, ist schon gescheit viel. So. Okay, auf der anderen Seite haben wir den Anglo-Sansibar War. Die Briten sind nicht einverstanden mit dem Thronfolger auf Sansibar im Jahr 1896. Wir hatten diese Geschichte, glaube ich, schon mal. Also der ist vermutlich durch einen Giftmord an den Thron gekommen. Ich glaube, wir hatten die schon mal in einer Kolonienfolge, wahrscheinlich bei unserem Peters. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das kommt mehr. Ich glaube, wir hatten es schon mal. Aber es macht nichts. Ich erzähle es trotzdem. Also die Briten sind nicht einverstanden, wen da hier die Giftmörder auf den Thron setzen. Also bringt sie mal wieder die Navy in Stellung. Ja. Vor Sansibar und auf der Gegenseite stehen einige tausend Mann mit Maschinengewehren, mit einer Gatling-Gun, mit einer Bronzekanone aus dem 17. Jahrhundert und mit einem 12 Pfund Artilleriegeschütz. Also insgesamt eher so ein bisschen... Mischung. Eher so ein bisschen zusammengewürfeltes Material, nicht ganz die neueste Technik unter Umständen. Und auch ein wichtiger Fakt ist, dass der Palast, in dem dieser Herrscher sitzt, hauptsächlich aus Holz besteht. Genauso wie das eine im Moment. Sie haben auch ein Kriegsschiff, das hätte ich jetzt fast unterschlagen, die HHS Glasgow. Die ist auch aus Holz, logischerweise. Ein Holzkriegsschiff. Irgendwie, es klingt alles sehr danach, als würde es demnächst brennen. Ja, die Briten beeindruckt jetzt das gegnerische Aufgebot nicht so sehr. Ja. Oder Termiten. Oder Termiten. Termiten und Briten ist auch sehr, sehr nah beieinander. Zufall? Also die stellen am 27. August ein Ultimatum. Und als es dann ausläuft, fangen sie um 9 Uhr an, Sansibar zu befeuern mit Artillerie. Bombardieren trifft es nicht ganz, glaube ich. Aber sie eröffnen das Feuer um 9 Uhr. Um 9.02 Uhr zerstören sie das Artilleriegeschütz. Um 9.05 Uhr versenken sie die HHS Glasgow. Und um 9.40 Uhr stellen sie das Feuer wieder ein, weil der mittlerweile brennende Holzpalast eingenommen ist. Oder jetzt zu Fuß eingenommen werden kann. That escalated quickly. Die Frage, ob man den noch haben möchte überhaupt. Der Krieg ist wieder vorbei. Der Herrscher ist in die deutsche Botschaft geflohen. Und das Ganze hat, Dominik, du wirst jetzt, glaube ich, bitterlich weinen. Das Ganze hat ungefähr 40 Minuten gedauert. Also Sekunde. Eine heiße Nacht. Oder wie es andere sagen würden, naja, 40 Minuten. Und es... Oh Mann, ey, heute ist echt... Und es sind dabei 500 Leute ums Leben gekommen, was schon ein man müsste ja auch mal so die Rate von Verwundeten auf Zeit vielleicht mal als Vergleichswert hernehmen. Das ist schon ordentlich für die kurze Zeit. Naja, ich finde 10.000 in einer Nacht, also 12 Stunden maximal, was aber 8 eher, so finde ich, glaube ich, ziemlich unschlagbar. So. Aber ich habe schon wieder verloren. Ja. Schauen wir mal, vielleicht bringt das nächste wenig Glück. Ich würfel. Ah ja, genau, jetzt mit der Würfeln. Oh, wir haben noch ganz schön viele Leute, die müssen wir anhalten. Die 8. Und die 22. The War of 1812. Okay. Und ich habe den Bird Poo War. Also Vogelkacke-Krieg. Genau. Ich bin dafür, dass Kriegsausbruch nicht zählen darf, weil es steht schon im Titel bei mir. Oh, gutes Argument. Das stimmt. Aber da dann lassen wir das mal weg. Ach nee, der Philipp darf die Kategorie. Das ist ein sehr guter Punkt. Was nehme ich dann? Ach, nehmen wir mal den Aggressor. Da habe ich nämlich Chile. Und da war ja der Kleinste der lustigste. Nichts verraten vorher immer. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Also, Naja, okay. Also, das ist jetzt nicht so der total absurde, aber manchmal findet man ihn auch in solchen Listen und ich fand es eine interessante Geschichte, deswegen habe ich die jetzt hier einfach mal dabei. Im Vertrag von Paris treten die Briten ein großes Stück Land in den USA an die USA ab. Es geht ums Northwestern Territory. Das beendet dann tatsächlich auch den Bürgerkrieg in den USA. Aber die britischen Forces in den USA kriegen irgendwie die Nachrichten nicht so richtig, dass sie da jetzt abziehen sollen. Also machen wir weiter. Also sind die da halt noch, ne? Die Amerikaner denken, die Briten wären noch hier, um die Siedler, die sie da jetzt in das Land schicken, vor den Ureinwohnern zu schützen. Ja, die da ja auch immer wieder, was soll ich sagen, in Konflikte verwickelt sind. Und die Briten in ihren Forts denken aber, sie sind hier, um die amerikanischen Siedler aufzuhalten. Weil sie ihnen nicht mitbekommen haben, dass sie das nicht mehr machen sollen. Was die Lage verschärft ist, dass die Briten sich auch immer wieder Zutritt zu Amerika, also es hat jetzt nicht direkt was mit diesem Landstreifen zu tun, aber dass die Briten grundsätzlich in der Zeit sich immer wieder Zutritt zu amerikanischen Schiffen verschaffen und sich dort einzelne Seeleute herauspicken und verlangen, dass die sich ausweisen. Was komplett absurd ist. Dürfen ja, sie sonst, naja, ja, sie haben halt das, ja, sie setzen das halt einfach durch. Okay. Ne? Also sie machen das halt einfach. Und kein Seemann in der Zeit kann sich ausweisen, ja. Keiner schleppt auf irgendwie so eine Seefahrt sein Geburtszertifikat mit. Und jetzt ist aber so, wenn die nicht beweisen können, dass sie keine Bürger Großbritanniens sind, dann werden sie quasi zwangsrekrutiert für die Navy. Das hatten wir schon mal ein bisschen so sind ähnlich. Sind die nicht, aber irgendwie, ich sag mal, eher so mittelprächtig motiviert? Ja, das ist egal. Wir hatten es doch auch schon mal in der Folge. Das hatten wir mit den Leuten, wo ich auch die Frage gestellt habe, wie sinnlich das ist, einfach genau, Leute zu die Leute betrunken machen und dann irgendwie Geld ins Glas schmeißen. Stimmt. Und das irgendwie mittrinkst oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber dann bist du ja auch irgendwie zwangsrekrutiert. Wenn du mal auf dem Schiff bist und weggefahren, bleibt dir irgendwann auch gar nicht mehr viel übrig. Mhm. Und das ist so das eine, das ist ein ziemlicher Arschloch-Move, muss ich zugeben. Und was sie aber auch dann manchmal noch machen, etwas später, ab 1807, sie beschlagnahmen auch gerne mal die Ladung von so einem Schiff. Also man könnte auch sagen, sie plündern, aber sie nennen es Beschlagnahmen. Und die Lage spitzt sich jetzt zu, als die Amerikaner den Briten dann einmal Zugang zu einem Schiff verwehren und daraufhin die Briten drei von diesen Matrosen einfach erschießen. So, das ist so die Vorgeschichte. 1812 haben die Amis dann die Schnauze voll. Der Präsident Madison holt sich die Erlaubnis vom Kongress, dass er Großbritannien den Krieg erklären darf. Darf ich? Also die USA ist ja als Nation noch sehr, sehr jung, ne? Muss man auch sich vor Augen führen, total unorganisiert. Und das Ergebnis ist aber, dass die Briten jetzt erstmal dieses Northwestern Territory verlassen und tatsächlich auch aufhören, Schiffe und Seeleute zu drangsalieren. Also das ist mal so dann, okay, hier jetzt ist Krieg, jetzt ziehen die sich erstmal irgendwie zurück. Aber die Briten verhängen dann ein Handelsembargo als Reaktion auf diese Kriegserklärung und das ist ja was, wo man eigentlich denkt, Handelsembargo ist ja jetzt auch wieder so ein Punkt, den wir gerade diskutieren, ne? Wo man dann die gegnerische Wirtschaft versucht zu schwächen. Das führt aber tatsächlich dazu, dass die US-Wirtschaft aufblüht, ja, in einem Maße, wie das mit Handel überhaupt nicht möglich gewesen wäre, sondern die werden dann quasi, ja, erreichen da hier die nächste Evolutionsstufe quasi aus der Not heraus. Und keine der beiden Seiten war vorher eigentlich so richtig auf Krieg eingestellt, ja. Also das war nicht so, dass die da mit Armeen schon fertig irgendwie drauf gewartet hätten. Trotzdem kommt es aber zu vielen blutigen Schlachten auf amerikanischem Boden und auf See. Bei einer Auseinandersetzung brennt das Weiße Haus in Washington nieder. Also das ist schon ein richtiger Krieg, der da losgeht, ja. Die Amerikaner versuchen Teile Kanadas einzunehmen, was mir auch nicht klar war, dass das irgendwie auch mal ein Ding war, ja. Und das Ende vom Lied ist aber, dass Amerika sich zum zweiten Mal gegen die größte See- und Militärmacht der damaligen Zeit auflehnt und das irgendwie überlebt. Ja, so. Das ist eigentlich das Kuriose an der Geschichte. Und seitdem hat die USA auch dieses, vorher war es eigentlich so ein loser Verbund an Staaten. Und seitdem hat die USA aber dieses, oh, wir sind ein Land, ja. Und wir müssen zusammenhalten gegen außen. Genau, und die Leute sagen nicht mehr, ich bin Texaner oder ich bin sonst was, sondern ich bin Amerikaner. Und das ist tatsächlich, also das Gefühl ist in diesem Moment entstanden. Also das war jetzt keine so super absurde Geschichte, aber da waren jetzt so ein paar Dinge drin, die ich gerne einmal erzählt wissen wollte, wollen, wollte. Weil noch nie jemand diese Geschichte. Das stimmt nicht, aber das, ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie trotzdem in diese Liste geraten. Es hat 2 Jahre gedauert, es sind 35.000 Leute gestorben und nochmal genauso viele gefangen genommen worden. Also es war ein ausgewachsener Krieg. Ja. Was war die Kategorie? Das zählt als Krieg auf jeden Fall, da brauchen wir nicht diskutieren. Was war die Kategorie? Der Aggressor. Der Aggressor. Weil, Spoiler, die restlichen Sachen auf der Karte sehen jetzt nicht so wahnsinnig konkurrenzfähig aus. So, wir haben zu dem Bird Poo War, da kann ich jetzt tatsächlich gar nicht, den habe ich vorhin mal noch so schnell zwischen Tür und Angel mitgenommen. Da geht es um eine Auseinandersetzung zwischen Chile und Peru, meine ich. Bolivien. Und Bolivien? Steht ja, genau. Peru war der Verbündete von Bolivien an der Stelle. Ah. Genau. Und Chile hat dann auch als dieser Konflikt irgendwie ausbricht, hat Chile schon mal vorsorglich Peru angegriffen und irgendwie Dinge ich glaube, Gebiete von Peru besetzt. Und unter anderem, und deswegen steht es hier in der Liste, ging es ganz stark um eine Insel, auf der ganz viel Vogelkacke zu finden ist, was ein Wahnsinnsdünger war in dieser Zeit. Und da war quasi so das größte Vorkommen an Guano. Vogelkacke. Guano. Mhm. Genau. Guano. Und es ging da natürlich auch noch um, also je mehr ich gelesen habe, desto uninteressanter wurde die Geschichte, deswegen habe ich jetzt auch keine langen Aus. Bei Vogelkacke so. Nein, weil es ging auch um Bodenschätze, es ging um Boden. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der so wirklich heißt. Ich glaube, es ist der Guano War. Wie gesagt, den habe ich vorhin wirklich nur noch so ganz schnell, den nehme ich auch noch schnell mit. Mhm. Es ging dann um Bodenschätze und um alles Mögliche. Das war dann alles, wie auch. Der war auf 1812 ein ganz normaler Krieg. Aber eben, dass diese Insel für zumindest eine Zeit lang im Fokus stand, fand ich dann doch bemerkenswert genug, das hier einmal kurz mitzunehmen. Aber jetzt muss ich doch ein bisschen nochmal nachfragen mit den Opfern. Hattest du 35.000, ne? Ja. Dominik. Also die habe ich nämlich. Ach so, jetzt gerade, genau. Ja, weil die habe ich nämlich ebenso. Da wären wir sogar in den Putt gekommen mit den Opfern. Genau, aber du hast als Aggressor ja, und ich habe die USA, also hast du gewonnen, weil die USA deutlich größer sind als Chile. Auch da müssen wir nicht nachschauen. Und damit steht es 5-2-1. Weil mit Dauer 4 Jahren habe ich auch gedacht, ich verliere keine immer. In der Geschichte von Ach, verliere ich sowas immer. Das ist echt bitter. Vor allem heute. Ich würde das nicht so sagen. Ich habe jetzt schon 2 Kategorien verloren. Ich würde sagen, Philipp gewinnt immer. Das ist irgendwie das größere Problem. Unfassbar. Problem. Sie sind einmal mehr live dabei, wie die Geschichte geschrieben wird. Dominik, du hast noch ein paar Chancen. Das nächste ist deines, das ist die 9. Und meines ist die 13. Der Opiumkrieg. Gegen The Nika Riot. The Nika Riot, was war das 13? Ja. Das heißt, Dominik, du darfst die Kategorie aussuchen. Der Name könnte dir schon irgendwie einen Tipp geben, ne? Was eine gute Idee ist, auszuwählen. Wobei ich jetzt nicht sofort sagen würde, ach ja, da muss das und das sein. Ja, ich glaube, es ist nicht so super offensichtlich in dem Fall. Nee, es ist gar nicht offensichtlich. Also das ist was, da stinkt es mir nicht, wenn ich verliere, weil ich glaube, da bin ich bei jedem gleich schlecht dran und das kann ich einfach nicht wissen. Aber ich sage jetzt einfach mal, Kriegsausbruch ist meine beste Chance. Okay. War eine gute Wahl. Ich glaube, da hast du eine sehr gute Wahl getroffen. Gute Wahl schon mal, was hat der, ja, gute Wahl. Also, der Opiumkrieg, Teil 1. Es gab nämlich einen zweiten Teil. Die Rückkehr der Opiumrückkehr. Ja. Aufgrund des großen Erfolges an der Kinokasse. Also die Vorgeschichte, und auch das ist jetzt wieder in all meiner Dilettanz zusammengefasst. Im 18. Jahrhundert hat China viel zu bieten. Porzellan, Seide, Tee, alles Mögliche. Und Großbritannien hätte das alles gerne, hat aber wenig zu bieten. Was Großbritannien China aber bieten kann, ist Opium. Also Großbritannien bietet China Opium. Ja, ich habe auch so geguckt. Die kaufen es tatsächlich in der Türkei und in Indien und karren es nach China. Mm. In großen Schiffen und in großen Mengen. Im Jahr 1838 sind es rund 1.400 Tonnen. Also in diesem einen Jahr. Das ist jetzt schon eine Menge. Wir hatten es ja neulich erst über Opium, witzigerweise. Eine Menge. Also das ist so viel, dass die Qing-Regierung in China irgendwann ein Verbot ausspricht und sagt, hier, nee, sorry, das geht so nicht weiter. Opium wird zunehmend zum Problem. So aber nicht. Ich wollte sagen, ein Verbot auf das Opium oder den Opium-Import? Naja, den Opium-Import. Okay. Verbietet quasi. Und das lässt sich jetzt aber das Königreich ja nicht einfach so gefallen. Sie fahren auch hier wieder einmal mehr mit der Navy vor, 1839. Und es gibt ein paar kleinere Scharmützel, aber China kann der Navy auch nicht wirklich was entgegensetzen. Ja. Und es ist tatsächlich eine bemerkenswerte Sache passiert jetzt. Großbritannien zwingt China jetzt einen Friedensvertrag auf. Also da wird auch oft wirklich so mit dieser Wortwahl, ne, das ist ein aufgezwungener Treaty, den die unterzeichnen müssen, in dem unter anderem Hongkong an Großbritannien fällt, in dem China 5 Häfen für den internationalen Handel öffnen muss, vorher war es glaube ich nur einer, und in dem China 21 Millionen Dollar an Schadensersatz zahlen muss. Für ich weiß gar nicht, was da für ein Schaden entstanden sein soll. Ja? Und vor allem auch einfach mal ganz kurz die Vorstellung, dass die eine andere Militärmacht vorbeikommt und sagt, kauft mal weiter unsere Drogen ab, wir haben die jetzt hier vor Ort liegen, ihr kauft die jetzt gefälligst weiter. Also da kann mich auch gerne jemand mit Geschichtswissen, weil ich glaube, das ist auch relativ bekannt, wenn man noch korrigieren, ich habe in einer Quelle, ich konnte es dann nicht mehr verifizieren, aber ich habe in einer Quelle gelesen, dass die ihnen außerdem noch eine Mindestabnahmemenge Opium aufgedrückt haben von, ich glaube, 7000 Tonnen im Jahr, was nochmal ein Vielfaches ist von dem, was die da vorher irgendwie hingekarrt haben. Okay. Wikipedia sagt dazu nichts, also ich konnte es nicht wirklich auf die Schnelle verifizieren, aber wenn da jemand mehr weiß, wäre ich da sehr interessiert dran. Das Ganze dauert insgesamt ungefähr 3 Jahre, gibt dann noch Part 2, die Rückkehr, die nochmal 4 Jahre dauert und es kommen 8000 Menschen kommen um oder werden verletzt, hauptsächlich natürlich auf Seiten Chinas. Die dann versucht haben, gegen die Schiffe vorzugehen, oder? Die da halt irgendwie, genau, ich weiß jetzt nicht genau, wo diese Schlachten waren, aber gab es an vielen Stellen gab es irgendwie See- und Landgefechte, also das wurde dann schon auch ein richtiger Krieg sozusagen, ja. Aber der Auslöser war eben dieser Opiumhandel. Mhm. Nika Riot. Das klingt jetzt recht modern, vor allem wenn ich euch sage, dass es da um Hooligans geht. Aber wir sind im Jahr 532 nach Christus. Ein wilder Mob, und ich glaube es sind sogar mehrere, zieht brandschatzend durch die Gassen. Die Lage ist so ernst, dass die Herrschaft von Justinian gehörig ins Wanken gerät. Da gab es Gassen. So, was ist der Grund? Ich habe schon gesagt, es geht um Hooligans und aber nicht, die haben nicht Fußball gespielt, logischerweise hier die Teams, sondern die sind Wagenrennen gegeneinander gefahren. Und die Fans von diesen Wagenrennteams, ja, die benehmen sich jetzt auch nicht einfach wie Hooligans. Das sind eigentlich nicht wirklich Hooligans, das sind eigentlich Straßengangs, ja. Also die sind richtig organisiert, so richtig in Fanteams, ja. Und da gibt es das Team der Blauen und das Team der Grünen. Und die zwei Beispiele sind tatsächlich auch die, die besonders barbarisch unterwegs sind. Und jetzt hatte der Herrscher kurz vorher 2 Mitglieder von diesen beiden Fraktionen, also jeweils einen eingesperrt und zu Tode verurteilt, weil die halt vorher schon irgendwie, weiß nicht, Sachen demoliert haben oder vielleicht auch irgendwie Leute schikaniert oder sogar Schlimmeres. Und diese Mitglieder ziehen jetzt durch die Gassen und randalieren und fordern die Freilassung ihrer Mitglieder. Innerhalb weniger Tage legen sie die komplette Stadtverwaltung in Schutt und Asche, vermöbeln die Stadtwachen und versuchen sogar, das finde ich auch interessant und bemerkenswert, sie versuchen sogar in diesem Aufstand einen neuen Herrscher zu krönen. Und dieser Justinian, also der eigentliche Herrscher, der beantwortet diesen Konflikt, der sich gerade echt zu einer handfesten Revolution entwickelt, natürlich auch mit noch mehr Gewalt, ja, mit Gewalt und am Ende dann mit Hinterlist und Tücke. Denn er schmiert jetzt die eine Partei, die Fans der Blauen, und verbündet sich quasi mit denen zu einem gewaltigen Schlag gegen die restlichen Hooligans von dem anderen Team. Und als das alles zu Ende ist, liegen irgendwas um die 30.000 Toten um das Hippodrom, also wo halt diese Wagenrennen stattfinden. Wow. Also das ist jetzt irgendwie nicht so richtig ein Krieg, aber naja, irgendwie eine Revolution auch nicht. Also ich habe es mal als Krieg irgendwie interpretiert. Aber man muss ja tatsächlich, weil wir ja vorhin auch Verhältnis, Dauer des Krieges zu Toten, du musst in der Zeit auch Verhältnis, wie viele Menschen gab es auf dem Planeten zu Toten. Ja, ich meine, Konstantinopel also ist sicherlich eine der großen Metropolen in der Zeit, ne? Weil sonst geht es schon rein logistisch gar nicht. In wenigen Tagen 30.000 Tote. Ich weiß auch nicht, wie gesichert die Zahlen sind, aber das sind so die Ausmaße des Ganzen. Krass. Stell dir das mal einfach heute vor, dass irgendwie Nürnberg und 40 so sehr bekriegen würden in Sachen Fußball, dass sie irgendwann durch die Stadt marodieren und sagen so ein hier, der Bürgermeister von Nürnberg, den sägen wir jetzt mal ab. Oder keine Ahnung, König Markus ist nimmer. Ja, und dann hier so reichsbürgermäßig einfach einen neuen Ausruf irgendwie oder irgendwas, ne? Also passiert ja auch heute noch so. Ich rufe aus, dass ich meinen zweiten Punkt gerade erstellt habe. So, Philipp, die Würfel. Ding, ding, ding, ding. Die Würfel. Ich bin inzwischen auf einen achtseitigen Würfel runter, weil wir sind schon etwas gesunken in der Anzahl der verbleibenden Möglichkeiten. Ja, es sind nicht mehr so viele, ein paar sind ganz kurz. Die 21. Ein paar sind aber auch noch echt schön. Für den Dominik. Und schau gerade, die 5 für meine Wenigkeit. 21 und 5, dann der Dominik ist gerade aufgestanden, liest doch du schon mal die 5 vor. Komm, fisch dann gleich wieder. Und ich bin da, ich habe nur das Licht angemacht und ich ziehe mich schnell aus. Ja, du darfst die 21 vorlesen. Ich wollte gerade sagen, bei dir ist gerade alles so verschwommen von deiner Kamera und du hast dir gerade so vor den Bauch gefasst. Ich wusste nicht, was du jetzt hier... Und das Schöne ist, dass ich eigentlich ergänzend zum Whisky habe, Pepsi versus Nobody. Okay, was war das für eine Nummer? Die 5. Ach so, und das andere? Die 21. Ach so, okay. Ist eigentlich auch egal, wenn du mitschreibst, was noch übrig ist. Passt eigentlich. Aber ich versuche es auch ein bisschen zusammenzuhalten. Also der Whisky War. Das ist relativ schnell erzählt. Das habe ich jetzt auch nur so, das habe ich tatsächlich aus dem Kopf raus noch schnell mitgebracht, weil das ist die Geschichte. Aber Moment, hat der Philipp die Kategorie schon? Entschuldige, du hast vollkommen recht. Philipp, eine Kategorie bitte. Ja, okay, das wäre schon... Komm, es ist einfach zu lustig. Aggressor. Ja. Also du hast den Whisky War, ne? Also Sekunde, bei Aggressor sollte... der möglichst klein. Der kleinere, genau, der kleinste gewinnt. Ja. Wer hat den Whisky? Ich habe den Whisky War. Der Dominik hat den Whisky. Was hast du, Philipp? Genau, ich habe Pepsi versus Nobody. Okay, alles klar, jetzt. Weil mein Aggressor ist einfach Pepsi. Ja, das ist auch keine richtige, aber darüber können wir diskutieren. Das sind zwei sehr bekannte Anekdoten, deswegen können wir die, glaube ich, kurz halten. Der Whisky War ist der Konflikt zwischen Kanada und Dänemark. Ich glaube, den, wenn man irgendwie Podcasts hört oder im Internet unterwegs ist, ist einem der vielleicht schon mal begegnet. Grüße gehen an den Entbehrliches Podcast. Und zwar geht es da um die Hans-Inseln, die irgendwo zwischen dem Hoheitsgebiet von Kanada und Dänemark verlaufen und bei irgendeiner Grenzfestlegung war die halt irgendwie gerade so auf der Linie und es war nicht ganz klar, wem die jetzt gehören. Und jetzt hat dann im Jahr 1984 Kanada einfach mal beschlossen, hey, ich besetze jetzt diese Insel, hat eine Fahne aufgestellt und eine Flasche Whisky auf dieser Insel abgeladen. Also ich glaube, da lebt auch keiner auf dieser Insel, muss ich vielleicht dazu sagen. Und also eine Fahne und eine Flasche Schnaps. Und Dänemark hat reagiert und hat gesagt, nee, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir trinken das aus, dann haben wir die Fahne und dann den Schnaps halt nicht mehr. Im Prinzip war es genauso. Sie haben aber ihrerseits eine Flasche Schnaps mitgebracht und eine eigene Fahne. Und so ging das dann eigentlich weiter. Dann hatten sie drei, wenn sie den Whisky getrunken haben. Ja, es gab immer mehr Fahnen, weil das ging wirklich jahrelang so zu, bis sie im Jahr 2005 beschlossen haben, diesen Streit irgendwie beizulegen. Ich glaube, er ist nicht wirklich beigelegt, es war auch kein wirklicher Streit und es gibt auch bis heute noch, oder zumindest geht die List of Events bis ins Jahr 2019, es gibt auch immer noch Auseinandersetzungen über diese Insel, da sind irgendwelche Geologen jetzt unterwegs und die wird immer mal wieder für die Wissenschaft beansprucht und so weiter und so weiter. Aber zumindest gibt es ein offizielles Bestreben, sich friedlich über diese Insel zu einigen und es kam auch niemand zu Schaden, außer ein bisschen Schnaps. Aber es ging lange Zeit. Was steht bei der Dauer? Wer hat die Karte? Bei welchem jetzt? Den Whisky hat Dominik. Die Dauer steht hier 21 Jahre. Genau. Aber die Kategorie war ja eine andere, stimmt. Es war gar nicht genau, Dauer. Genau, war der Aggressor. Sorry. Genau, die Kategorie war Aggressor. Genau, aber ehrlich gesagt, ich glaube, meine Karte ist so ein bisschen gefühlt die Supertrumpfkarte. Ja, du hast natürlich hier ein bisschen auch die Witzgeschichte, denn das, da steckt eigentlich kein wirklicher Konflikt dahinter. Aber es ist eine schöne Randanekdote. Und es war so, dass 1959 hat Präsident Eisenhower eine Nationalausstellung in Russland besucht. Und da hat er sich dann vor laufender Kamera und anwesender Presse auf dieser Ausstellung, hat er sich mit Chruschtschew, dem Regierungschef damals von Russland, hat er sich darüber gestritten, ob jetzt Kommunismus oder Kapitalismus besser wäre, und sie haben irgendwie hitzig Argumente ausgetauscht, und das hat ein cleverer Aussteller damals genutzt, der Vizepräsident bei Pepsi, und hat den beiden, die da jetzt vor der Kamera diskutieren, eine Pepsi gereicht, und da gibt es irgendwie berühmte Bilder von Chruschtschew, wie er so einen Becher mit Pepsi-Logo drauf trinkt, und ob sie sich danach direkt beruhigt haben oder später ist jetzt nicht überliefert, aber scheinbar bleibt diese Pepsi dem russischen Regierungschef nachhaltig im Gedächtnis. Denn ab 1972 bemühen sie sich, dass Pepsi nach Russland geliefert wird, und diese Beziehungen werden sehr, sehr schnell sehr stark ausgebaut. Es werden dann sogar Pepsi-Werke in Russland irgendwie gebaut. Also es wird Pepsi quasi hält Siegeszug ein als westliche Limonade in Russland, was schon an sich eine Besonderheit ist. Jetzt ist es so, dass der Rubel in der Zeit ziemlich schwach ist und eigentlich kaum irgendwo akzeptiert ist. Also müssen sie sich eine Austauschwährung überlegen, wie sie diese Pepsi-Importe und die Fabriken und das alles, wie sie das bezahlen. Und natürlich aus Russland, was bietet sich an? Wodka. Sie liefern jetzt für einige Jahre im Austausch gegen Limonade Wodka, was ich schon mal an sich einen ziemlich coolen Deal finde. So. Aber im Jahr 1989 überlegen sie sich, dass diese Zusammenarbeit ja sehr gut ist, und das Bild wird gerade auf der Achterrasse gepostet, das berühmte, sehr schön. Sie überlegen sich, dass das ja eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit ist, ob man das nicht weiter ausbaut, und sie wollen dann auch Pizza Hut nach Russland bringen, was auch eine Marke von PepsiCo ist, und es wird so langsam klar, hey, das lässt sich alles mit Wodka gar nicht mehr bezahlen, was wir hier vorhaben. Da ist irgendwo die Rede von $3 Milliarden, was dieser Deal dann irgendwie letzten Endes wert ist. Und ich möchte sehr empfehlen, fürs nächste Produktmeeting und ähnliches, den Ausspruch, das lässt sich in Wodka nicht bezahlen, zu bringen. Ja, die Folge daraus dann aber bitte auch mitnehmen, denn die Folge daraus ist, dass Russland sein Angebot aufstockt und zu diesem Wodka auch noch 17 U-Boote, einen Cruiser, eine Fregatte und einen Zerstörer obendrauf legt. Also, was man halt so rumliegen hat, ja. Pepsi wird mit dieser Transaktion auf einen Schlag zur sechstgrößten Seemacht der Welt. Und das finde ich schon ziemlich, bemerkenswert. Zum Wohl. Zum Wohl. Also, geil. Ich habe gerade das natürlich ein bisschen jetzt hier im Scherz gemeint, denn es gibt keinen Konflikt drumherum, und was Pepsi macht, ist, sie fahren mit diesen Schiffen nach Schweden und lässt es verschrotten. So, also sie bringen es zum Schrotthändler, und tatsächlich ist es trotzdem ein oder ja gerade auch so ein sehr lohnenswertes Geschäft. Und der Projektmanager von Pepsi lässt sich dann auch nicht nehmen, eine Spitze in Richtung der USA, in die Regierung loszuwerden, und er sagt, wir entwaffnen die Sowjetunion schneller, als ihr das tut. Was ich auch eine schöne Randbemerkung schon finde. Gut, ja. Und in den Folgejahren, was auch super bemerkenswert ist, in den Folgejahren baut Russland sogar extra Tanker und Handelsschiffe im Austausch für amerikanisches Zuckerwasser. Die werden dann nicht verschrottet, sondern die werden dann auch tatsächlich benutzt. Also es werden dann so extra noch neue Schiffe dann auch gebaut, während der Deal weitergeht. Aber das Ende ist schon nah, denn 1990 hat Pepsi noch vor, bis ins Jahr 2000 jeder Russin innerhalb von 10 Minuten Fußweg Pepsi anbieten zu können. Das ist der Plan im Jahr 1990. Aber schon 1991 zerfällt die Sowjetunion. Die Werften mit halbgebauten Pepsi-Schiffen stehen plötzlich in der Ukraine, die dann auch irgendwie beteiligt werden wollen. Und die Mozzarella-Versorgung aus Litauen haut irgendwie auch nicht hin. Also das mit Pizza Hut klappt dann irgendwie am Ende auch nicht. Also es fällt dann sehr, sehr schnell in sich zusammen. Die Mozzarella-Versorgung aus Litauen klingt wie aus so einem Wirtschaftsspiel. Also so gerade nicht, dass sie die Pelzen aus Novgorod. Novgorod war es, genau. Novgorod. Was holt mir in Riga? Weiß ich nicht mehr. Ich habe mir nur Pelzi aus Novgorod gemerkt. Ja. Ich habe das nie gespielt, von daher. Ich notiere mir das hier. Das habe ich mir nur angelesen. Wie ist jetzt die Auflösung? Ja. Jetzt habe ich es gerade nicht. Naja, ich habe Dänemark als Aggressor, habe mich schon gefreut, dass eigentlich wie kleiner als Dänemark ja, nicht Pepsi gibt. Und dann halt kommt natürlich Pepsi. Die Einwohnerzahl genauso von Pepsi. Wie wenn ich eine einzige Nacht habe und dann dauert es hier eine Stunde. Dominik, pass auf, ich rufe sie jetzt aus, bevor es passiert. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Aber es gibt eine Joker-Karte. Es gibt eine, die gewinnt sofort. Mhm. Wie viel haben wir denn noch? Jetzt? Sechs Stück, weil ich wollte gerade sagen, ich gehe nämlich auf die nächste Würfelgröße runter. Genau. Das ist das Schöne, wenn man hier lauter passende Würfel hat. Also, der Dominik kriegt für die nächste Runde die 1. Warte mal, nein, ich rede. Nein, doch, richtig, die 1. Ich habe in die falsche Liste geguckt, das sind hier schon die abgehakten. Und ich kriege die an der Position 5 und das ist die 2. Die 1 und 2. The Great Emu War. Gerade sage ich es und schon ist es soweit. Das ist die Joker-Karte. Da hat der Sven, der neulich zu Gast war, mal eine Folge drüber gemacht. Und ich habe The Kettle War. The Kettle War. Ich habe mir nämlich spontan überlegt, bevor wir aufgenommen haben, habe ich mir nämlich noch ein Buch gekauft, das da auch heißt The Great Emu War. Ich habe mir nämlich überlegt, wir machen einfach zu dieser Episode eine Folge-Episode, in der wir nur diesen einen Konflikt beleuchten, denn der ist meiner Meinung nach sehr erzählenswert. Oh ja. So, jetzt habe ich es ausgesprochen, mich auf dünnes Eis begeben, aber ich habe da ein gutes Gefühl bei. Ich glaube, das gibt diesmal wirklich eine Folge her. Ja. Von daher würde ich jetzt gar nicht viel drüber erzählen wollen, außer den Titel The Great Emu War und Spoiler, Cliffhanger, bleibt dran. Der kommt dann in was haben wir für eine Nummer heute? 62? Nummer 63. 62, genau. Und ich kann du hast jetzt einfach gewonnen, würde ich sagen. Gut. Und ich rede über den Kettle War, oder? Haben wir gesagt? Ja. Ja. Yeah. Der Kettle War ist auch relativ schnell erzählt. Die ganzen historischen Hintergründe, sind bei mir etwas Lücken, ich versuche es kurz zusammenzufassen. Im Jahr 1874 beschließt das Heilige Römische Reich, die in der Zeit auch die Regierung über die südlichen Niederlande innehalten, dass die gerne Häfen hätten in den Niederlanden. Ja, jetzt ist im Süden gibt's nicht so viele Häfen, im Norden aber schon. Der Norden ist aber souverän und jetzt fahren sie einfach mit ihren drei Schiffen, die sie da irgendwie in der Nähe stationiert haben, über die Flüsse. Über den Fluss, weil sie können ja nicht an die See. Fahren sie nach Norden und es angeführt wird diese kleine Brigade oder diese kleine, wie sagt man dann, diese Kohorte, diese Zusammenrottung. Der Haufen. Vom Luxusflaggschiff Le Louis. Und etwas flussaufwärts stoßen sie aber schon auf Widerstand. Die tatsächlich Niederlande, wusste ich auch gar nicht. In der Zeit ist es die Region mit Namen Republic of Seven Netherlands. Das ist quasi die nördliche Niederlande. Und die haben als ein Schiff auf diesem Fluss die Dolphin. Also müsst ihr euch einfach wie wahrscheinlich Delfin, nur niederländisch Dolphin. Und dies zwar alleine auf weiter Flur und auch jetzt nicht das modernste Kriegsschiff, aber sofort, als sie die anderen Schiffe sieht, feuert die einen Schuss ab. Nimmt sofort das Flaggschiff unter Feuer, ein Schuss auf die Le Louis und der Schuss sitzt, verletzt wird niemand, aber ein Kessel mit Suppe, muss man glauben. Und daraufhin ergibt sich die Le Louis auf der Stelle. Nicht die Suppe! Moment. Also, das ist jetzt nicht ein, nicht er hat unsere Suppe gekillt, sondern ein, oh, wenn er schon unsere Suppe kriegt, kriegt man uns auch, wir hören lieber auf. Also ich kann es mir, ich habe nicht mehr Erklärung als das. Ich stelle es mir auch so vor, so, oh, die meinen es ernst, die schießen ja wirklich. Wir geben lieber auf. Also dieses Schiff fällt dann auch quasi an den Feind. Und der Krieg geht aber eigentlich erst später los. Aber ich fand dieses eine Scharmützel fand ich sehr, sehr erzählenswert. Mm. Dann möchte ich auch noch. Ich bin ganz fast dankbar, dass da nicht auch irgendwie 30.000 Opfer dann resultieren aufgrund der Suppenattacke. So. Genau. Ich möchte gleich noch dazu werfen. Wenn wir schon Niederländisch haben, ich habe im Moment einen Wahnsinnsohrwurm von einem Song, den ein Bekannter von mir gemacht hat. Der hat mir auch das Intro gemacht von Philipps Podcast-Pastete. Und der hat nämlich bei einer Art, wie soll ich denn sagen, es gibt so eine Art weirden Online-Eurovision-Song-Contest, wo einfach Leute frei mitmachen können für jeweils eine Nation. Und der ist für die Niederlande, hat er mitgemacht, weil er aus den Niederlanden kommt. Und er hat, und sozusagen bei diesem Song Contest funktioniert es so, du kriegst kurz vorher du machst einen Song über folgende Sache. Also das kriegst du einfach zufällig wie zugewiesen. PowerPoint-Karaoke. So ein bisschen. Oder aber du hast schon noch Zeit, also wirklich was zu komponieren. Ne? Und dessen Input war Erbsen. Und er hat einfach einen Liebessong über Erbsen geschrieben. Ach, das hast du mal gepostet. Elendiger Ohrwurm ist. Ja. Es ist viel zu schön. Ich muss ganz kurz hier, das ist jetzt der Nachteil an so einer Live-Sendung, ich wurde korrigiert und nachdem ich hier meine Quelle gerade gecheckt habe, auch völlig zu Recht, ich habe in meiner Liste stets richtig, aber in meinem Text, den ich vorgetragen habe, stets falsch. Es war natürlich nicht im Jahr 1874, sondern völlig zu Recht, danke Marc, im Jahr 1784. Ich bin noch etwas zwiegespalten, ob das gut ist oder schlecht, dass du da den Chat mitliest. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Ich habe einfach zu viel Monitorfläche. Also irgendwas muss da ja sein. Weil eigentlich finde ich das ganz charmant, so das Gefühl zu haben, dass da jetzt jemand auch schon direkt live mithört und so. Das finde ich cool, aber wir müssen Jürgen einfach verbieten, in Zukunft da soll ich's ausmachen? Mitzumachen. Dann frage ich euch die ganze Zeit. Also ich mache den Chat aus, dann frage ich aber euch die ganze Zeit, gibt es was Neues im Chat? Ja. Also wir sind bei den letzten vier. In Ordnung. Die Würfel bitte. Jetzt geht's an den Endspurt. Genau. Ich habe hier einen vierseitigen Würfel. Und ich sehe eine 3, das heißt, die Position ist die 18 für den Dominik. Und für meine Wenigkeit Position 1, das ist die 12. So, nachdem ich wäre beim letzten Mal dran gewesen, habe aber automatisch gewonnen, dann ist jetzt der Philipp dran, richtig? Ist eh wurscht, weil ich eh nicht mehr gewinnen kann. Ja, machen wir doch so. Dann sage ich hier Rom versus the Sea. Rom versus the Sea? Ich habe Polen gegen Japan. Beides sehr schön. So, Moment. Rom. Also, eine Kategorie bitte. Also, angegriffen ist die Anzahl der Leute, die da wohnt? Bei angegriffener gewinnt das größere Land, also das mit mehr Einwohnern, ja. Einwohner ist der ausschlaggebende Punkt. Okay, dann nehme ich angegriffene. Das ist nämlich das Meer. Okay. Jetzt hast du die Pointe vorweggenommen, aber ich erzähle es trotzdem. Hallo, der Krieg heißt Rome versus the Sea. Stimmt. Der Kaiser Caligula lebte zwischen 12 und 41 nach Christus in Rom und viele hielten ihn für wahnsinnig, aber ich möchte euch da jetzt nicht beeinflussen. Macht euch lieber selber ein Bild. Der möchte eigentlich die Briten angreifen und das am besten von allen Seiten. Und ich weiß nicht genau, wie er sich das vorstellt, aber er zieht jetzt erstmal mit seinen Truppen durch Italien und Frankreich bis an die Küste. Und dann kommt ihm irgendwie zu Ohren, dass der englische König gedenkt, sich zu wehren. Und dann kommt er ins Grübeln und bekommt auch irgendwie so ein bisschen kalte Füße und denkt sich, Moment, das ist vielleicht gefährlich. Wenn der sich wehrt, mache ich das mal lieber nicht. Jetzt kann er aber dann nicht einfach wieder so nach Hause fahren. Das wäre ja irgendwie auch, da müsste er ja sich da hier quasi Feigheit oder irgendwas eingestehen. Jetzt lässt er sich stattdessen von seinen Männern aufs Meer hinausrudern und dann wieder zurück an Land. Dann stellt er sich auf eine kleine Erhöhung und hält eine Ansprache, wie man sie hält, bevor man die Männer in die Schlacht schickt. Also so eine richtige, weißt du, Braveheart-Moment, ja. Steht vor den Truppen und hält eine Ansprache. Der Gegner ist jetzt aber nicht England, sondern das Meer. Er verlangt von seiner Armee, dass sie Muscheln vom Strand einsammeln und zurück in die Stadt bringen sollen. Und er lässt sogar einen Leuchtturm errichten als Denkmal seines Triumphs. Caligula wird fortan immer davon erzählen, dass er das Meer erobert hat und die Muscheln sind der Beweis. Mhm. Das ist doch fantastisch, oder? Die Geschichte. Und jetzt 2000 Jahre später reden wir in einem Podcast darüber. Das ist so verrückt. Also hat er alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Mhm. Meint ihr, in 4000 Jahren redet jemand über uns? Die Ach-Community deutet schon darauf hin, dass das ein Unentschieden werden könnte. Das weißt jetzt du, aber ich nicht. Ich darf ja nicht mitlesen. So, wir haben Polen gegen Japan. Polen und Japan hatten eigentlich eine lange Zeit ziemlich gute Beziehungen zueinander. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben polnische Spione zum Beispiel für Japan russische Funkstationen sabotiert und Japan hat polnischen Spionen Reisepässe besorgt. Also richtig gute Beziehungen eigentlich zueinander. Jetzt nach Pearl Harbor im Jahr 1941 aber haben viele Regierungen, teils vom Exil aus, Japan den Krieg erklärt. Zum Beispiel England, Belgien, die Niederlande, Venezuela, Kolumbien und eigentlich auch noch ein paar andere. Und dann mit etwas Zurückhaltung, dann schließlich auch Polen. Die Antwort des japanischen Premierministers Hideki Tojo aber: Wir akzeptieren Polens Herausforderung nicht. Die Polen kämpfen für ihre Freiheit und haben uns nur unter Druck durch das Vereinigte Königreich den Krieg erklärt. Also Polen erklärt Japan den Krieg und Japan sagt, nö. Und tatsächlich sind sie aber jetzt offiziell im Kriegszustand, haben aber weiter gute Beziehungen zueinander. Also es gibt weiter irgendwie so einen freundlichen Austausch, Handel und so weiter. Sie werden aber erst im Jahr 1957 einen Vertrag unterzeichnen und damit offiziell diesen Krieg beenden, beziehungsweise den Zustand von vor dem Krieg wiederherstellen. Es gab also 16 Jahre Krieg, bei dem keine Gefechte stattfanden, auch keine Opfer gab, aber Japan und Polen waren 16 Jahre Kriegsparteien. Ist jetzt auch die Frage, ne? Qualifiziert es für den Krieg? Kann man das überhaupt Krieg nennen? Nein. Aber die haben offiziell den Krieg erklärt. Aber? Also guck mal, wenn zwei Parteien aufeinandertreffen und dann gegeneinander kämpfen und einen den anderen Land wegnehmen, dann ist es Krieg. Also jetzt habe ich den Krieg erklärt. Im Wald und keiner ist da. Hm. So, also unentschieden, 0-0. Das Meer hat kein Opfer und der Krieg. Moment, ich habe den Aggressor angegeben. Angegriffenen. Und da es ja nach Anwohnern geht, würde ich mal behaupten, also ich meine, klar, Ariel und so wohnt natürlich im Meer, aber sonst geht es irgendwie an dich, würde ich sagen. Der Philipp hat einen Eigentor. Dahingenommen, was eine sehr schöne Überleitung ist übrigens zu den letzten beiden. Ja, Dominik, einen zweiseitigen Würfel gibt's zwar, aber Kopf oder Zahl? Zahl. Oh, ich brauche noch eine Münze. Hättet ihr jetzt hier sehen müssen, wie hier die Münze durchs Bild geflogen ist. Ja, sehr gut. Was hast du gesagt? Sorry, ich habe wirklich nicht aufgepasst. Zahl. Es ist Kopf und damit darf ich aussuchen. Wir haben die 16 und die ich verliere echt alles. Das ist 20, echt dann nehme ich die 20. Was bleibt dann für mich über? Die 16. So, Dominik, du hast die Wahl der... Den finde ich toll. Gut. Den Krieg finde ich super. Das ist der Hasskrieg von Jürgen Kraus. Den mit der eigenen Frisur? Sag's. Der Fußballkrieg. Und ich habe den The Conch War. Das heißt, jetzt darf Dominik ein letztes Mal aussuchen, was die Kategorie ist. Wir brauchen noch eine Kategorie. Wie heißt dein Krieg? Conch War. Conchwar. Ich bin gerade absolut geschockt von meinen Opferzahlen. Krass! Nimm vielleicht nicht die Opferzahl. Also du bist positiv geschockt, aber ich glaube, das würde anders klingen. Ach, das und ich fühle mich bei drei. Dominik, ich gebe dir einen. Nee, die ist es nicht. Was auch immer das heißt. Aber okay, sag ich Kriegsausbruch. Bessere Wahl. Also, The Soccer War ist auch ein Klassiker in all diesen Listen der Wirren. Das ist echt bitter, da bin ich echt gespannt, was da kommt. Weißt du einen Hintergrund dazu oder weißt du? Nee, aber richtig finster, was auch, hier auch steht. So, die Reihenzahlen schockieren. Ich glaube, auch dazu gibt es eine animierte Folge von dem Kanal, bestimmt, den ich von schon erwähnt habe. Also das ist ein ganz berühmtes Beispiel. Und wie so oft ist es auch jetzt auf den Punkt gebracht, geht zum Fußball, aber eigentlich schwelt da schon sehr, sehr lange ein Konflikt zwischen El Salvador und Honduras. Die liegen im Clinch, weil viele Siedler von El Salvador ins fünfmal größere Honduras auswandern. Und da gibt es dann immer wieder Streitereien um Land und dann irgendwann auch eine Agrarreform. Aber es ist nie so, es kommt nie zur friedlichen Einigung und irgendwann gibt es Rufe nach einer militärischen Lösung. Und dann im Jahr 1969 stehen sich beide Länder plötzlich in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko auf dem Platz gegenüber. So inmitten dieses schwelenden Konflikts. Die Fans aus El Salvador sind sauer, weil die Mannschaft die ganze Nacht zuvor von Fans der anderen Seite drangsaliert worden ist. Scheiben im Hotel eingeschmissen, Böller geworfen, Hubkonzerte, Fangesänge, also die ganze Nacht wach gehalten. Dementsprechend geht das erste Spiel auch mit 1-0 an Honduras. Das Siegestor fällt in der letzten Minute, woraufhin sich eine Frau zu Hause in ihrem Wohnzimmer mit einem Kopfschuss das Leben nimmt. Ach, super dramatisch, ja. Sie wird von der Presse später zur Märtyrerin gemacht. Ja. Die gesamte Regierung von El Salvador kommt zur Beerdigung. Also das ist, es wird wirklich aufgeblasen. Aber eins nach dem anderen. Erst kommt das Rückspiel. Jetzt zahlen es die Fans den Honduranern heim. Fenster eingeworfen, faule Eier, tote Ratten hinterher, die ganze Nacht Lärm. Die Mannschaft muss schließlich auch nach wenig Schlaf oder nach wahrscheinlich keinem Schlaf in Polizeieskorte zum Spiel gebracht werden. Bei der Hymne ziehen die Veranstalter statt der honduranischen Flagge einen zerfetzten Lumpen am Mast hoch, was, glaube ich, so der größte Affront ist, den du irgendwie bei sowas machen kannst. Ja? Sag mir, dass sie unsportlich sind, ohne dass sie mir sagen, dass sie unsportlich sind. Ja. Das zweite Spiel geht mit 3-0 an El Salvador. Also auch da zahlt sich das nächtliche Terrorisieren aus. Und vor dem dritten und letzten Spiel kappt El Salvadors Präsident dann alle diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Honduras. 17.000 emigrierte El Salvadorianer verlassen fluchtartig das Land. Und das dritte und letzte Spiel ist dramatisch, wie es kaum dramatischer sein könnte. Es steht nach 90 Minuten 2-2. In Minute 11 der Verlängerung schießt El Salvador das entscheidende Tor. Die Fans singen Murderers, Murderers. Aber 1.700 mexikanische Polizisten verhindern das Schlimmste. Die Spieler schütteln sich die Hände und verlassen den Platz. Außerhalb kommt es trotzdem zu Ausschreitungen. Die Zeitungen titeln Fußballkrieg von El Salvador mit 3-2 gewonnen. Und ein mexikanischer Sportjournalist wird zitiert mit Fußball hier in Lateinamerika ist sehr, sehr leidenschaftlich, im Guten wie im Schlechten. Im Nachgang zu diesem Spiel deportiert Honduras hunderte illegale salvadorianische Siedler. Und drei Wochen nach diesem Spiel werden von früher geschlossene Friedensverträge von beiden Seiten gekündigt, was quasi eine Kriegserklärung ist. Truppen von El Salvador starten Bombenangriffe und eine Invasion. Und gut 100 Stunden lang geht die Auseinandersetzung, aber es kommen 2.100 Menschen um. Und dann kann die USA tatsächlich eine Waffenruhe vermitteln. So, erstmal Waffenruhe ist mal noch nicht irgendwie Frieden. Also die Grenzen werden jetzt mal geschlossen. Der Handel zwischen den beiden Ländern wird auf Jahrzehnte ausgesetzt. Die Spannungen halten bis heute an. Und ein kleiner Randfakt noch. Während dieser Auseinandersetzung kommt es zu den letzten Luftkämpfen in der Geschichte, in denen Propellermaschinen gegeneinander kämpfen. Fand ich auch interessant, weil beide Seiten diese... Das ist meine Million-Euro-Frage genau, beim Jauch. Beide Seiten, und das ist noch die Krönung bei dem Ganzen, beide Seiten haben sich einfach altes Kriegsmaterial aus den USA gekauft. Also diese Propellermaschinen kommen auch noch quasi aus der gleichen Quelle. Ja, das ist der Fußballkrieg. Fünf Tage, Fußball. 2.100 Tote, 6.000 Verletzte. Oh Gott, ey, ist das echt so schlimm. Das ist schlimm. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich diesen Conch Wall oder die Conch, es ist auch da kein reinrassiger Krieg, aber ich muss mal gucken, ob ich es aus der Hüfte noch zusammenkriege. Das habe ich auch jetzt nicht vorbereitet, weil ich es vorhin noch schnell gelesen habe. Die Conch-Republik ist, also ich muss anders anfangen. Es wird 1982 von den amerikanischen Grenzbehörden wird eine Mautstelle eingerichtet. Ich glaube am Highway Number 1, der Key West quasi mit dem Festland verbindet. Also Key West in Florida, das sind so ganz viele Inseln, ne, über ganz viele Brücken, und die Haupt- oder die einzige wahrscheinlich Zufahrtsstraße ist jetzt plötzlich eine Mautstraße. Ja, das finden die natürlich reichlich bescheuert, weil das ganz schlimme Auswirkungen auf den Tourismus hat. Und in der Folge, wie gesagt, ich habe jetzt die ganz genauen Daten und Fakten habe ich jetzt gerade nicht parat, aber in der Folge erklären sie sich unabhängig. Also sie rufen einen eigenen Staat aus. Key West ruft jetzt die Republik Conch aus. Das ist eine Mikronation, gegründet, hier steht es, am 23. April 1982, indem sie sich einfach jetzt selbst zum Staat ernennen. Hatten wir ja auch schon mal, ne? Hätte auch gut in unsere Sealand-Folge gepasst. So, das ist mal so Schritt 1 des großen Masterplans. Es folgt aber natürlich auch noch, das muss ja irgendwo hinführen, ne? Weil einfach nur dadurch, dass sie sich jetzt zum Staat erklären, ändert es ja mal noch nichts. In einem Schritt 2 erklären sie den USA den Krieg. Key West, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist ein Fliegenschiss, aber es ist ein Fliegenschiss auf der Landkarte. Es ist ein Fliegenschiss. Erklärt der einstigen Mutternation USA den Krieg. Wir haben einfach den USA den Krieg erklären. Sie beenden den Krieg nach einer Minute. Also deswegen habe ich gesagt, Dominik, das ist nicht die Kategorie. Eine Minute. Weil 100 Stunden ist schon kurz, aber eine Minute ist wirklich das absolute Highlight. Also wir hatten jetzt schon für manche ist es eine heiße Nacht, für manche sind es heiße 40 Minuten, für manche ist es eine heiße Minute. Wie kann man denn nach einer Minute was beenden? Naja, sie kapitulieren bedingungslos. Nach einer Minute. War das die gleiche Person? Es gibt aber noch, ja. Da waren nein, da nein, mehrere nein, im nein, Raum, nein, nein. Der eine hat gesagt, wir erklären Krieg, der nächste hat gesagt, wie kannst du Moment, nur, ich höre. Es läuft genau nach Plan. Es gibt nämlich noch einen Schritt 3 in diesem Plan. Moment, das ist aber so, Schritt 1, Krieg erklären, Schritt 2, Fragezeichen, Schritt 3, Profit. Naja, Schritt 2 ist aber klar, Schritt 2 ist kapitulieren und Schritt 3 ist $1 Milliarde für Wiederaufbau beantragen. Also das ist wirklich ein krönender Abschluss dieses Formats. Oh, ich liebe es. Chapeau. Ich habe mir doch einen schönen Satz von Wikipedia habe ich jetzt doch noch hier gerade dabei. Obwohl die Konch-Republik nicht mal einen Tag lang als unabhängiger Staat existierte, identifizieren sich noch immer viele Einwohner von Key West damit. ist auch heute noch ein Ding. Die Konch-Republik. Aber haben die Amis gezahlt? Ich glaube nicht. Also das schien mir tatsächlich, typischer Fall, Moment, so dreist. Ich muss es zugeben, ne, du erwischst, das schien mir so absurd, dass ich überhaupt nicht nachgefragt habe. Mann, die Leute brauchen bloß eine Minute und zahlen für den Rest ihres Lebens. Zwinker, zwinker. Ich glaube nicht, dass die irgendwas bezahlt haben. Das ist, aber ich lese das schnell kurz. Führt ihr ruhig das Programm fort? In welchem Jahr war das jetzt? Das habe ich nämlich verpasst. Das, 1982. Verdammt! Ja, du hast auch da knapp verloren. Es tut mir sehr leid. Die Konch-Republik, auch sehr schön, unterhält Botschaften in Frankreich und Finnland, verkauft Pässe und diplomatische Titel, das kennen wir ja schon. Und das Generalkonsulat der Konch-Republik in Deutschland wurde im August 2010 in Bingen am Rhein feierlich eröffnet. Es gibt ein Generalkonsulat in Bingen am Rhein. Wie das finde ich das gut. Denn? Wie? Aber ich wollte gerade sagen, das ist aber auch, also das ist eine harte Trumpfkarte. Eine Minute, null Opfer, Angegriffene, einfach die USA. Aggressor, eine winzigste also Nation. Okay, es ist nicht Pepsi, aber winzigst und 82 auch nicht schlecht. Oh Mann, ich sehe schon, ich hätte diesen Artikel wirklich einmal komplett mitnehmen müssen. Mhm. Das wird dem Thema jetzt gar nicht gerecht, dass ich das hier so kurz fasse, aber die Konch-Republik bezeichnet sich als friedliebender und humorvoller Staat. Bewaffnung zur Verteidigung ist kubanisches Brot und ein Flaggschiff mit einer Feuerwehrspritze. Vor allem Brot als Verteidigung. Das ist fantastisch. Dominik, ich war bisher, war ich wirklich gewillt, irgendwann nach Sealand zu emigrieren, aber ich bin gerade jetzt, es gibt jetzt hier einen, es wird ja, ein Close. Ja, aber von das nahrungstechnisch ja irgendwie busy und wettermäßig, glaube ich, ein bisschen geiler als auf Sealand. Florida? Also wenn der Sprit gerade nicht so teuer wäre, ich suche am Wochenende ernsthaft noch nach einem Ausflug. Das sind nur 3 nach Stunden Bingen? Nach Bingen. Aber der Sprit ist gerade 9-Euro-Ticket. Wenn du nach Bingen fährst, dann bring mir bitte einen Pass mit. Ich bin leider am Gardasee, sonst würde ich mitfahren. Darf ich jetzt den Chat wieder aufmachen? Also, ich muss, glaube ich, ich zähle jetzt nicht zusammen, Philipp, aber ich gratuliere dir zum Sieg. Einmal mehr war ich völlig entsetzt ob der Dummheit der Menschheit. Und das Letzte, ich habe es gerade schon gesagt, ist ein Highlight. Oh ja. Also dieser Plan, einfach sofort sich zu ergeben, um dann halt hier die Aufbaugelder einzuheimsen. Also, das habe ich... Ich habe schon viel gehört. Ich kann nicht behaupten, dass ich das schon gehört habe. Sehr gut. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf eine Fortsetzung dieser Geschichte mit dem großen Emu-Krieg in der nächsten Folge. Ich bin schon sehr gespannt. Das ist meine Urlaubslektüre. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald auch vor Ort und live in Farbe und Bunt in Nürnberg im Afterwork. Philipp, das wäre ein guter Tag. Danke, Jürgen. Fürs Outro. Ja, ich drücke schon auf. Jonas schreibt hier noch, Dominik ist der eigentliche Gewinner, denn die Aufnahme ist recht früh zu Ende. Achtung, dafür kriegt er direkt ein Herz von mir im Moment. Und er kann jetzt das Delay mal sehen. Ich klicke jetzt. Oh, das ist ziemlich zeitnah. Also schreibt gerne auch mal dann noch eine Zusammenfassung, wie ihr das fandet, ob ihr öfter Livestreams erwartet. Wir haben das jetzt mal spontan gemacht, weil wir remote hier zusammen waren und es nur ein Klick war. Aber wir könnten uns das theoretisch auch mal für Vorortaufnahmen freuen. Theoretisch. Ja, und für diejenigen, die da interessiert sind am Livestream, natürlich die Einladung auf die Achterrasse, wenn ihr uns auf irgendeine Art und Weise unterstützt habt in der Vergangenheit. Das für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt sagen wir alles nochmal, was wir mitten ins Auto reingelabert haben, nochmal hinten dran. Aber das ist doch der Gag, dass wir ins Auto reinlabern. Nein, wenn ihr Interesse habt, am Livestreams teilzunehmen, dann kommt doch auch auf die Achterrasse, wenn ihr bei uns ein T-Shirt gekauft habt, wenn ihr uns gespendet habt, einzeln oder im Dauerauftrag, wenn ihr uns mit Sendungen wie zum Beispiel Fantastischem Radler und oder Bier und oder irgendwas anderem unterstützt habt, dann kommt rum. Irgendwas muss es als Hürde geben, also einfach so nehmen wir niemanden auf, leider. Aber wie ihr seht, wir sind sehr freigebig. Once genau, hier, jetzt wo ich es gerade, wo du gerade hier die Leute also freizügig einlädst, hast du den Richard schon aufgenommen auf die Achterrasse? Ich glaube, der ist da nämlich noch nicht. Mit dem habe ich da mal kurz drüber geredet. Wüsste nicht, dass er das gesagt hat? Nee, aber lad ihn doch mal noch ein. Ich habe ihm, glaube ich, das irgendwie in Aussicht gestellt. I wanna say goodnight. Nö. Yeah. Like Moment. Josh. Das Ende Dankfest. Na, das machen wir ja, das lese immer. Ich. Du hier kannst ja ich, schon ich mal gehen. Der Dominik schaltet schon mal ab und ich bedanke mich noch bei Anne, bei Benedikt, bei Benjamin, bei Bertram, bei Christian, bei Christoph, bei Dagmar, bei Dirk, bei Dominik, bei Doreen, bei Fabian, bei Felix, bei Gero, bei Gianna, bei ich habe was im Hals. Bei Harald. Henning, bei Jens, bei Jim, bei Jörg, bei Kai, bei Katja, bei Laura, bei Lena, bei Ludger, bei Marc, bei Marco, bei Marco, bei Markus, bei Mario, bei Markus, bei Monika, bei Myriam, bei Nathalie, bei Niklas, bei Oliver, bei Paul, bei Peter, bei Sibylla, bei Steffen, bei Sven, bei Thomas, bei Thorsten, bei Timo, bei Timothy, bei Tobias, bei Tobias, bei Tobias, bei Tobias, bei Ulrike und bei Victoria. Vielen Dank. Und gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. So, es ist noch hell draußen. Ich schnalle jetzt noch ein paar Fahrräder aufs Auto. Na dann. Bis denn. Tschüss. Ich hoffe echt, dass das kein Code für irgendwas war. Nö, das meine ich ernst.